Als kleiner Hinweis für euch zu Anfang dieser Episode, das ist eine ganz spezielle Episode, in der wir uns nur über Musik unterhalten. Dazu hören wir uns verschiedene Musikstücke an, die unser Leben geprägt haben. Da aber leider die Musik selber nicht angespielt werden darf, danke der GEMA, ist es so, dass wir immer hinweisen, welche Lieder kommen. Diese werden sich auf den entsprechenden Portalen, wir werden dazu zum Beispiel eine Spotify-Playlist oder eine YouTube-Playlist anlegen, die wir auch in unserem Blogbeitrag unten verlinken. Für die Leute, die sich die Episode aber im Ganzen anhören wollen und zwischen den Schnitten noch so ein bisschen Freiraum haben wollen, haben wir jetzt zwischen den Pausen, wo wir uns die Musik anhören, noch kleine Randinfos hinzugefügt, die wir ein bisschen aus Wikipedia genommen haben, damit ihr nicht extra irgendwo hinscrollen müsst und irgendwas klicken müsst, geben wir euch noch interessante Infos mit und wer das nicht möchte, der kann natürlich auch jederzeit die Episode einfach pausieren, sich das Lied anhören und dann wieder mit den Infos einsteigen und das, was wir dann zu den einzelnen Musikstücken sagen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode 13, einer ganz speziellen Episode zum Thema Musik. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hallo, mit einer tiefen, erregenden Stimme begrüße ich hier unsere Podcast-Zuhörer zu einer ganz speziellen, im Hintergrund hört ihr schon das Kaminfeuer prasseln, zu einer ganz speziellen Episode der Etage 13, denn der liebe Steffen und ich haben uns heute gedacht, wir haben ja schon Hallo. Seit Ewigkeiten, hi Steffen, guten Tag. Hallo, wir haben ja schon. Hallo, ich bin's. Haben wir uns schon vorgestellt? Ja, die Leute kennen uns mittlerweile. Wir haben bestimmt im zweistelligen Bereich Abrufzahlen insgesamt über die ganze Lifetime-Dauer, die wir jetzt mittlerweile haben. Und ich habe einen schönen kleinen Kamin angemacht, denn wir haben hier wirklich einen Kamin in der Etage 13. Und was zu einem Kamin auch immer dazugehört, ist natürlich auch die passende Musik. Und mir brennt schon seit längerem ein Herzensprojekt auf der Brust, in der Brust. In der Hose, keine Ahnung wo, irgendwo brennt ein Herzensprojekt. Ja, irgendwo brennt es auf jeden Fall, ich muss mal zum Arzt. Das liegt aber eher am Alter. Das liegt wirklich am Alter, Leute, passt bloß auf, werdet nie alt. Ich habe mich an den Steffen mit einem Herzensprojekt gewendet, das mir wirklich wichtig ist. Ich meine jetzt wirklich ganz ernsthaft. Darf ich es kurz vorwegnehmen? Du darfst es gerne vorwegnehmen, ja. Da freue ich mich, wenn du noch weißt, was wir vereinbart haben. Jetzt kommt wahrscheinlich, der Basti wollte schon immer Ping-Pong spielen. Schatten an der Wand. Dum, dum. Dum, dum. Schatten an der Wand. Dum, dum. Kennst du das Lied Schatten an der Wand? Es kommt so ein bisschen Erinnerung hoch. Heißt im Original Shadow on the Wall. Ja. Und ist von Mike Oldfield. Mhm. Sagt mir was, dein Name. Ja. Okay. Ja, genau. Du hast mir irgendwann mal erzählt, Mensch, ich habe da so viele Songs in meinem Kopf, die spuken mir da die ganze Zeit rum. Lass uns doch einfach mal die Top 10 unserer Songs zusammensuchen. Ja. Und wir haben gesagt, naja, Top 10, das ist ja viel zu viel für eine Sendung. Und deswegen hatten wir, glaube ich, zusammen beschlossen, wir könnten das eventuell auch auf zwei Episoden splitten. Schauen wir mal. Genau, das schauen wir jetzt mal. Das Ding ist, ich möchte auch nochmal kurz vorwegnehmen, wenn ich schon das Wort Top 10 höre, bin ich ein bisschen allergisch, weil man kennt das ja, man macht immer so Listen, was ist dein Platz? Also, wenn du die in einer Reihenfolge geordnet hast, ich habe sie auch in einer Reihenfolge, für mich ist sie aber eher so ein bisschen fast so ein bisschen biografisch. Top 10 wird ja immer sowas sagen, wie es gibt da eine Höherwertigkeit. Also, dass man sagt, Platz 1 ist besser als Platz 2. Ja. Und ich habe einfach 10 Songs also wenn man Top 10 ist es eigentlich nicht, genau. Nee, also es ist so eine typische Situation, dass man sagt, okay, du Basti, du musst jetzt auf die einsame Insel. Welche 10 Songs würdest du den Rest deines Lebens auf der Insel hören? Und das hat den Hintergrund, also von meiner Seite aus, das brennt mir auf der Seele, ich beschäftige mich mit Dingen eigentlich immer, wenn ich sie pragmatisch brauche. Ich habe also vor vielen Jahren ja auch Webradio gemacht und da kannte ich die Charts halt ganz gut. Und seitdem ich die nicht mehr mache, kenne ich die Charts kein Stück mehr. Wenn ich die Charts aufmache, höre ich irgendwelche komischen Mamacita-Gedöns und denke mir so, jo, die Charts haben sich nicht weiterentwickelt. Ja, das Problem kenne ich aber. Das Problem kenne ich, weil seitdem du mit der Idee zu mir gekommen bist und gesagt hast, such doch mal so 10 Songs zusammen, über die du mal sprechen würdest, habe ich dann festgestellt, naja, 10 Songs, das wird schwierig. Und dann habe ich angefangen und habe dann Songs zusammengesucht und dann habe ich aber in der Zwischenzeit auch schon wieder welche andere gehört, mal zwischendrin und hab dann festgestellt, naja, das kannst du auf 10 Songs zu reduzieren, ist eigentlich schwierig. Also eigentlich bräuchte ich noch viel mehr. Deswegen würde ich sagen, wenn uns das hier Spaß macht an der Stelle, ich habe jetzt mal extra noch ein paar rausgelassen, die so Potenzial haben, mit zu den beliebtesten Songs gezählt zu werden, die ich so habe in meinem Leben. Vielleicht kann man das Ganze auch irgendwann nochmal fortsetzen und dann auch nochmal erweitern. Das geht natürlich auch mit ganz anderen Mediensachen. Man könnte sowas später natürlich auch mit Videospielen und sonst machen. Aber Musik ist, und warum ich gerade Musik nehme, ist, ich höre viel zu wenig Musik in meiner jetzigen Lebenssituation. Schon viel zu lange höre ich immer, früher habe ich sehr viel mehr Hörspiele gehört und dann auch dann schon wenig Musik. Und jetzt höre ich fast nur noch Podcasts und es ist ja immer nur Gerede, Gerede, Gerede. Und ich kann mir nicht vorgaukeln zu sagen, hey, ich könnte mich konzentrieren, wenn Podcasts da sind. Aber wenn ich Musik höre, dann schalte ich auch irgendwo oder hab eine bestimmte Emotion, die ich mit den Sachen verbinde, die ich hier so ein bisschen rüberbringe. Und deswegen haben wir uns jetzt über ein bisschen gelegt, das Schema wird so ein bisschen ablaufen. Jeder von uns hat 10 Songs und damit das nicht immer so öde ist, dass ich jetzt 10 Songs von mir runterratter und danach Steffen, was ich ein bisschen blöd finde, machen wir das immer so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Genau. Ich kann ja mal anfangen, über meine Liste ein bisschen zu sprechen, wie ich das mir überlegt habe. Ich habe, glaube ich, gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wonach ich meine Sachen ausgesucht habe. Und wir beide kennen ja schon unsere gegenseitigen Listen. Ich habe meine Songs gehört, ich jetzt deine nicht. Manche kenne ich natürlich davon definitiv schon. Aber manche kenne ich auch nicht. Ich habe meine mir wirklich rausgesucht. Ich bin ein Musikhörer, der Musik immer mit irgendwelchen Stationen aus meinem Leben oder mit einer bestimmten Stimmung, die vielleicht längerfristig war, verbindet und habe dementsprechend auch für meine Songs auch immer so ein bisschen was dazu geschrieben, an was mich das erinnert, weil ich bin kein reiner Musikhörer, der sagen würde, ich bin jetzt total der Medley. Also ich will die ganze Zeit mit meinen langen Haaren den Kopf nach vorne hin und zurück und yeah, alles geil, bin ich nicht. Also ich höre, ich weiß nicht, du hast ja meine Liste gesehen, ich variiere schon ziemlich stark. Ich habe interessanterweise, ist mir selber aufgefallen, dass ich zum Beispiel, obwohl ich auch früher viel Hip-Hop gehört habe, es ist kein Hip-Hop-Lied dabei oder sowas in die Richtung. Aber es sind schon Sachen dabei, ich glaube, da wirst du von noch nie gehört haben und die kann ich nur erklären, weil das was mit meiner Biografie zu tun hat. Deswegen wird es von meiner Seite heute auch sehr biografisch, weil das mein Musikhören mit mir verbindet. Ich höre sonst nicht viel Musik. Ich habe jetzt noch letztens rausgefunden, ich bin jetzt noch auf dem Stand eines 14-, 15-Jährigen bezüglich meines Musikgeschmacks, was ich gerne höre. Man sagt auch nach Studien, dass man den Musikgeschmack zentral so in der Pubertät irgendwie festlegt, weil man sich da entweder irgendwie identifiziert, ne? Und wenn ich jetzt in der Zeit so ein Heavy-Metaler geworden wäre, dann würde ich jetzt noch mit langen Haaren vor dir sitzen und die ganze Zeit die Teufelsfinger zeigen. Ja, das ist so ein bisschen was zu meiner Liste, ohne irgendeinen Song zu verraten. Was hast du denn bei deiner Liste gedacht, würde mich interessieren. Das sind eigentlich alles so Songs auch, also sehr, naja, was heißt autobiografisch jetzt, auch so ein bisschen, aber es ist halt, autobiografisch Quatsch, aber die mich halt irgendwie mein Leben lang begleitet haben, also auch sehr biografischer Natur und es ist halt, das sind halt alles Songs, die ich so ein bisschen in unterschiedliche Situationen versuche einzuordnen. Komme ja dann bei den einzelnen Songs sehr wahrscheinlich dazu, wie das so gemeint ist. Schau mal, ob ich das halbwegs in Worte fassen kann. Ich bin total gespannt, weil mein Ziel ist es auch, und das musst du für dich selber auch selber festlegen, wie viel möchte man sie von sich preisgeben, weil ich habe bei meinen Songs gemerkt, das kann schon sehr privat werden. Wird es auf jeden Fall auch bei mir, und ich scheue mich jetzt auch nicht davor, weil ich finde, das ist auch das Interessante daran, vielleicht lerne ich darüber ja auch ganz neue Seiten von dir kennen, die ich gar nicht so drüber habe. Deswegen, ich bin super mega gespannt. Ich finde auch die ganzen Songs, die auf deiner Liste sind, alle sehr, sehr gut. Wobei ich gerade noch mal eins austausche. Ja, das kannst du gerne machen. Ja, weil Wer möchte anfangen? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Dann müsste ich gerade mal kurz gucken, wie man das... Ja, ich könnte theoretisch anfangen, weil zu dem Lied weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, was ich so dazu erzählen soll. Aber wir gucken mal. Also ich würde mal anfangen. Ja, die Reihenfolge, die wir in Trello haben, ist auch die, wie du es vorstellen willst? Oder machst du das jetzt spontan, damit ich nur Bescheid weiß? Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal so anfangen, wie es jetzt drin steht. Okay, genau. Dann weiß ich ja schon Bescheid, was kommt. Dann bin ich schon echt gespannt, was du uns als erstes präsentieren wirst. Ja, das erste Lied, was ich vorstellen möchte, ist ein Lied, was mich... seit DDR-Zeiten irgendwie begleitet, und es ist tatsächlich ein Lied, was aus dieser Zeit stammt, nämlich aus dem Jahr 1977, das Lied Am Fenster von der Band City. Und das könnte ich mir vorstellen, ist jetzt ein Lied, was du noch gar nicht kennst, gell? Ja, Steffen, das habe ich noch gar nicht am Anfang gesagt. Ich würde jetzt immer gerne vorschlagen, damit wir beide wissen, was wir sprechen, auch wenn wir viele von den Songs schon kennen. Würde ich gerne jetzt reinhören, parallel mit dir dazu. Ich sehe gerade, er dauert 6 Minuten. Ich würde ihn trotzdem gerne ganz hören, weil mich interessiert, was da drin los ist. Und für die Podcast-Zuhörer machen wir das dann so. Wir suchen. Genau, für die Podcast-Hörer machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir dürfen natürlich aus GEMA-rechtlichen Gründen die meisten Lieder auch gar nicht spielen. Also ich glaube, keins davon, was auf der Liste ist, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Wir machen einen kleinen Schnitt und machen dann an dem Punkt weiter, wo wir das Lied zusammen gehört haben. Und dann hatte ich immer so gedacht, vielleicht kannst ist es du das so abspielen, dass ich es mithöre, oder? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Darüber können wir uns ja gleich mal Gedanken machen. Ansonsten dachte ich mir, dass vor allem, wenn ich das Lied, der andere, der das dann hört, der wenn ich zum Beispiel jetzt das Lied gehört habe, dass ich vielleicht einfach nur meine Eindrücke rübergebe, was das für ein Lied ist, und dann ab dann kannst du erzählen, was das Lied für dich sozusagen bedeutet. Könnten wir ja so machen, zum Beispiel. Aber wir beide hören uns jetzt das Lied, City heißt die Band, richtig? City, richtig, am Fenster an, und dann hören wir uns gleich wieder, und so wird das jetzt bei jedem Lied auch so passieren. Dann bis gleich, liebe Die Band City wurde 1972 in Ostberlin gegründet, und das Lied, was Steffen hier vorstellt, ist das erfolgreichste DDR-Lied, was es in den Westen geschafft hat. Und mittlerweile ist die Band City auch 2017 mit einem neuen Album rausgekommen, und das heißt Das Blut so laut, und ist auch einsehbar unter der Webseite city-internet.de. Wer sich zu dem neuen Album informieren möchte, der findet das dann dort. Und jetzt geht es weiter. Das war City mit Am Fenster. Wir haben gerade beim Abspielen den ersten Fail gehabt, weil ich blöderweise das falsche Lied zu Anfang abgespielt habe. Und ich habe es nicht gemerkt. Also, aber ich muss schon echt geben, also ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Also wir müssen auch beide nochmal sagen, wir sind beide keine Musikwissenschaftler. Wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwelche Musikinstrumente da rauszunehmen. Oder das Trommelsolo. Also ich auch gar nicht. Also ich bin total der Emotionstyp dabei. Und es hat wirklich, du hast mir schon zwischendurch gesagt, dass es ein langes Intro hat. Das auf jeden Fall. Das war noch das richtige Lied, ne? Die Geige ist, glaube ich, mir aufgefallen. Ja. Das weiß ich jetzt anlegt, okay. Und was ich mir so ein bisschen notiert habe, ist, ich konnte mich beim Hören nicht so richtig entscheiden. Ist das für mich jetzt gerade ein trauriges oder ein fröhliches Lied? Und was ich mir direkt gefragt habe, also er geht in der Mitte des Liedes total ab, der Sänger. Was ich gut finde, was ich total überrascht fand, auf einmal wurde es mega laut und ich so, wow, was ist jetzt los, weil es so ganz langsam angefangen hat. Ich fand es aber sehr schön, hat und sehr metaphorische Texte. Also ich habe mir währenddessen auch mal den Text einfach mal währenddessen aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ne, das wirst du uns ja jetzt gleich sagen, ob der Text für dich auch das Wichtige mit dabei ist. Und was mich natürlich bei DDR-Sachen aus meiner westlichen Perspektive immer interessiert, sowas hat auch direkt wieder irgendwas Politisches, oder? Ist meine Frage. Musst du ja nicht beantworten, musst du für dich selber wissen, aber was ich so im Gefühl hatte, das kann aber auch jetzt so sein, weil das jetzt schon ewig her ist und wir wissen ja, wie alles gekommen ist, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, der Sänger wollte irgendwas von wegen, irgendwas mit Freiheit ausdrücken, dass man irgendwie sowas, habe ich gedacht, kam mir so beim Hören, also. Aber das sind sowas, mit mir rübergekommen ist, okay? Ja gut, also das Lied, natürlich ist das mit diesem sehr losen Text, den das Lied hat, es hat ja immer noch so ein paar Fragmente, die er da ausspricht und natürlich soll das zum Nachdenken anregen. Er wiederholt es ja auch ständig, das hat so ein bisschen den Effekt, oder das ist eher aus einer Not raus entstanden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil er bei einem Live-Auftritt, als sie das Lied vorgestellt haben, tatsächlich die eigentlich dritte Strophe vergessen hatte und aufgrund dessen dann die zweite einfach nochmal wiederholt hat. Okay. Und deswegen wiederholt er den Text halt eigentlich dann immer wieder so ein bisschen. Und das Lied hat für mich zwei Aspekte. Einmal den, wie gesagt, dass man sehr drüber nachdenken kann, also dass es zum Nachdenken anregt. Das kommt mir immer wieder die Zeilen vor. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Und ja. Das kann man natürlich jetzt vor dem Hintergrund der DDR dann so ein bisschen interpretieren als das, wenn du einmal weißt, wie das so in dem System abläuft, das vergisst du nicht mehr. Also du bist dann halt vorsichtig, ja, und so weiter und so fort. So habe ich es damals immer interpretiert, aber man kann es natürlich immer anders interpretieren. Und tatsächlich hat die Band City mit diesem Lied dann so viel Erfolg gehabt, dass er sogar in der Bundesrepublik damit auftreten konnte oder überhaupt als eine der wenigen Bands auch in die Bundesrepublik reisen durfte und dort auftreten durfte, weil das Lied relativ erfolgreich war. Okay. Und das, was du mit dieser Geige rausgehört hast, das ist so dieses Markenzeichen dieses Liedes. Also das hat mich schon immer so beeindruckt und das ganze Lied ist in Moll geschrieben und es bildet sich so eine wie umschreibe ich denn das jetzt? Wie gesagt, wir sind keine Wissenschaftler, aber so eine trendsartige Atmosphäre. Das heißt, wenn du das irgendwo in der Disco gehört hast, und das hat man bei uns natürlich damals auch noch lange nach der Wende in Discos gespielt, wenn du dann hast du dich dem einfach hingegeben und hast die Augen geschlossen und hast dich zu dem Rhythmus bewegt und ja, und das ganze Ding, wie gesagt, auch sehr in Moll geschrieben, also das heißt, schon eher so ein bisschen dieses traurige Übermitteln auch, ja. Aber wie du schon sagst, im Mittelteil kommt dann halt so eine Losgelöstheit auf einmal so ein bisschen und deswegen funktioniert das ganze Ding als Tanzlied auch sehr gut. Ja, kann ich mir vorstellen, und, ja. Also ich kann es gar nicht richtig umschreiben, warum das für mich so einen Effekt hat, aber so dieses gesamte Zusammenspiel, so diese Geige, das Moll, dieses Nachdenkliche zum Teil, was sich dann so ein bisschen auflöst mittendrin, damit hast du es eigentlich schon sehr gut beschrieben, das macht so dieses Lied aus und das, wenn man das einmal gehört hat, glaube ich, hört man das auch immer wieder. Also das ist, kann auch ganz schnell zu einem Ohrwurm werden, ne? Ja, diese, jetzt bei mir wirkt auf jeden Fall dieses der fängt ja zwischendurch auch mit Dubi Dubi in die Richtung. Ich habe es jetzt Dubi Dubi aufgeschrieben, aber das halt wirklich in meinem Kopf jetzt gerade nach und das finde ich schon echt echt krass. Ist das denn so ein Lied, worauf man in der DDR getanzt hat? War das so deine Zeit? Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es jetzt selber nicht. Ich, wie gesagt, war ja als Kind da jetzt da auch nicht überall dabei. Wobei dieses Lied ja älter ist als ich. Also es ist 1977 entstanden und begleitet mich also so gesehen mein ganzes Leben schon. Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, ob man da jetzt viel zu getanzt hat, ich kann mir es nur gut vorstellen, weil es eben diesen Effekt hat. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte auch so meine Disco-Phase und wenn das Lied da mal lief, dann ging es ab dazu. Ja. Also das war so ein klassischer Tanz. Flächensong, der dann doch mal auf die Tanzfläche gelockt hat. Wobei wir ja eher auch so, also ich war jetzt eher so der Typ, der dann eher am Rand der Tanzfläche rumstand und so vor sich hin nickte, ja. Aber bei so einem Lied, da ist man dann doch mal eher auf die Tanzfläche gegangen. Ja. Also du tanzt nicht gerne, nehme ich dann einfach mal an. Nicht so, ne? Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich sogar machen, aber damals war mir das einfach, da war ich zu scheu. Ich war halt nie in der Tanzschule und mir war es Also ich habe mir dann viel zu vielen Kopf über die Außenwirkung gemacht. Ne? Okay. Das heißt also, wie wirkst du nach außen? Machst du dich jetzt komplett zum Deppen oder wie läuft das? Und mittlerweile wäre mir das wahrscheinlich sogar eher egal. Ja, also wenn ich Bock habe zu tanzen, egal wie es aussieht, mache ich das halt einfach. Viele lösen dieses Problem ja mit Alkohol. Also, dass sie einfach sehr viel trinken und dann die auch, ja. okay, alles klar. ja, das ist lustig. Das habe ich von vielen Leuten früher auch mal gehört, dass sie einfach nicht tanzen gegangen sind, weil sie nicht in der Tanzschule oder sowas sind. Ich habe einfach irgendwann, ich tanze da nie noch, was nach einer Tanzschule gibt, sondern ich habe dann, muss ich auch zugeben, mir wahrscheinlich meistens auch wirklich, wenn ich tanze, dann tanze ich meistens eher so, als wäre ich in der Musical-Aufführung. Also dann, ja. Selbst im nüchternen Zustand. Ich glaube, ich muss mir Gedanken meine Außenwirkung machen, wahrscheinlich. Aber, Basti, wenn ich dich mal besuche, komm, gehen wir mal tanzen. Ey, du, ich bin dabei. kannst du dich noch daran erinnern, wann du diesen Song das erste Mal gehört hast, oder ist das zu weit weg? Oh nein, das kann ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr zuordnen. Wobei, nee, kann ich nicht. Also das kann ja nur irgendwie mal, ich komme ja aus einem kleinen Ort und da hat man dann auch so ein Kulturhaus, nannte sich das, also das gibt es heute noch. Und da gab es dann halt immer mal so die eine oder andere Veranstaltung, wo man dann mal sonntags mittags hingegangen ist. Da gab es dann halt auch so ein bisschen musikalische Begleitung zum Teil. Und da kann es sein, dass es da mal mit lief. Also dass dann da so eine Art Tanzcafé oder irgendwas war in der Richtung. Ich kann das auch nicht mehr so genau zuordnen. Das sind jetzt nur so Bruchteilfragmente aus meiner Erinnerung heraus. Und oder so auf dem Volksfest oder so, wobei das jetzt nicht so das typische Lied für ein Volksfest eigentlich ist. Also ich weiß nur, ich habe die Band mal live gesehen irgendwann, das war aber dann schon lange nach der Wende. Also das war dann während meiner Lehrzeit, also es muss dann so 96, 97, 98 rum gewesen sein. Und da war es, das war sogar noch später, das war also nachdem ich dann schon hier gewohnt habe eigentlich. Da sind wir dann mal zu meinem Kumpel nach Chemnitz gefahren und da gab es irgendein Fest und da ist die Band aufgetreten, ja. Gibt es diese Band noch, City, oder gibt sie nicht mehr? Da fragst du mich jetzt was, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Okay, aber, okay, ja, das ist ja nicht wichtig. Kann ich mir vorstellen, dass es die sogar zum Teil noch gibt, ja. Vielleicht eine andere Besetzung. In der DDR selber war die dann so bekannt, dass man auch, wenn man City gesagt hat, sofort jeder Bescheid wusste, City kennt man, also so, okay. Zum ja, Beispiel. Kann ich mir vorstellen. Also das muss mit einer der bekanntesten Bands gewesen sein zur DDR-Zeiten, ja. Okay. Wow, krass, interessant. Ich bin jetzt schon ein bisschen baff mit dem ersten Song, dass ich schon paar neue Sachen, zum Beispiel zum Thema Tanzen von dir erfahren habe. Für auch all die Leute, die sich interessieren, welche Songs wir uns jetzt nochmal genau anhören. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, man kann das auch mit anderen Musikportalen, dass wir jetzt auf Spotify eine Playlist anlegen. In dem Fall heißt diese Playlist Etage 13 Songs ihres Lebens. Dort haben wir, wenn ihr die Folge hört, hoffentlich hat dann Herr Richelshagen, ne, für den Schnitt schon mal, wissen Sie Bescheid. Ich kann nur mal sagen, alle Songs wird es wahrscheinlich nicht drauf geben, weil jede Band bei Spotify ist. Aber, ja, ich sehe das auch schon. Ich habe selbst bei den Sachen, wo ich gedacht hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht gibt. Auch ich hatte schon Probleme bei meiner Liste, dass alles mit dabei ist. Das heißt, bei manchen werden wir natürlich auch Ausweichsachen dazu sagen. Also kommt bei mir auch vor. Bei deiner weiß ich definitiv bei einer Band, dass es nichts dabei sein wird. Aber sonst könnt ihr euch die meisten Songs in dieser Playlist anhören. Ansonsten gibt es auch andere Musikanbieter wie Amazon Music, Google Music. Irgendwo wird es Kataloge geben, wo es dann vielleicht auch die anderen gibt. Oder ihr hört euch einfach eure CD an. Fand ich schon mega interessant und ich bin jetzt schon so ein bisschen beschämt, dass ich natürlich bei mir eher sowas mit so kindischem Anfangsklassiker komme. Aber mir ist es wichtig. Wir müssen auch, also den Song können wir, glaube ich, gleich in kompletter Länge zusammenhören, denn mein nächster Song steht sinnbildlich, der ist der auch kann ich sogar fast komplett mitsingen. Dürftest du das aus GEMA-Gründen eigentlich den Text einfach aufsagen, ohne es zu singen? Das müssen wir eigentlich mal rausfinden. Vielleicht machen wir es einfach und wenn es nicht geht, piep ich es wieder raus. machen wir nach dem Song. Wir hören uns jetzt alle zusammen miteinander den Song, das Darkwing Duck Team an. Das gibt's auch in der Spotify-Playlist, da gibt's aber nicht das Original, sondern da gibt's eine A Cappella-Version. Wer die richtige Version, die ich meine, sich anhören möchte, kann sich gerne auf YouTube bedienen. Wenn man da Darkwing Duck Theme Song eingibt, kommt sofort auf die Version. Fall. Ich meine auch hier in dem Fall eigentlich, da habe ich noch gar nicht zu Ende gehört. Drüber sprechen. Ja, okay, richtig, machen wir das. ich meine natürlich auch in dem Fall die deutsche Version. Also ich rede nicht von der englischen Version, ich rede von der deutschen Version. Wir hören uns jetzt trotzdem ganz kurz dann mal Darkwing Duck an und besprechen das es dann gleich. Okay. Ich meine, eigentlich brauche ich es nicht vorzuspielen. Eigentlich wollte ich noch... gut, okay. Aber wolltest du was sagen? Nee, mach. Okay. Alles gut. Ich mache es über YouTube. Rainer, fahr ab. Rainer, fahr ab. Das kenne ich sogar auch noch. DF. Das Darkwing Duck Theme gehört natürlich zur Darkwing Duck Serie, einer Zeichentrickserie, in der ein Held namens Darkwing Duck seine Stadt vor Schurken verteidigt und dabei noch eine Tochter namens Kiki hat und zusammen mit seinem Kumpel Quack, der Burgpilot, diese Schurken versucht aufzuhalten. Diese lief 1991 bis 1992 in den USA, aber bis 2012 sogar noch hier auf Super RTL. Ja, das war der Song, den der Jürgen Drews gesungen hat. Was noch zu diskutieren wäre. Nein, es gibt tatsächlich im Internet verschiedene Einträge und Theorien, dass das Jürgen Drews gesungen haben soll, das Lied. Mit dem Vorwissen, dass es so sein könnte, hört man das Lied natürlich ein bisschen anders. Versucht da irgendwas rauszuhören. Kann gut sein, aber ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also irgendwie, aber möglich, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, gibt's da einen richtigen Interpreten zu irgendwo? Das müsste man rausfinden, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Bei vielen Sachen weiß man es ja. Biene Maya zum Beispiel, Karagott. Ja. Oder was ist denn da noch so bekanntes? Frank Zander für The Turtles wurde das eingesprochen. Frank Zander für die Turtles oder ja. Tom und Jerry hier, Udo Jürgens. Ne? Udo Jürgens, ja, vielen genau. Dank. Genau, also da ist es ja dann doch relativ klar, aber bei dem Lied jetzt weiß ich es jetzt auch nicht. Bei den Disney-Songs ganz im Allgemeinen weiß man das sehr selten, wer dahinter steckt, oder? Ja, ich möchte aber eigentlich erstmal von dir ein Kompliment hören, weil bist du davon ausgegangen, dass bei mir irgendwas von Disney drauf landen würde? Bei dir wusste ich ja, dass schon was kommt. Also kannst du ein bisschen stolz auf mich sein. Ja. Ist natürlich... Deswegen hatte ich mich jetzt auch... absichtlich eigentlich mit Disney zurückgehalten, aber ein Lied musste jetzt dann doch noch nachträglich kurzfristig drauf. Ja, zu dem aber ich dazu auch, später. Wenn wir später dazu kommen, kann ich sagen, das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Ja. Ja, wir haben uns Darkwing Duck angehört, hatten wir ja gesagt, und ich habe für mich aufgeschrieben, ich hätte viele nehmen können. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar aufgezählt. Auch das war in der engeren Auswahl. Ich muss mich ja auf 10 beschränken. Ich hätte auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, Turtles mit Frank Zander wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. Da mochte ich nämlich immer, wie Frank Zander die letzten Worte spricht und immer etwas schlauer. Ich wäre voll auf Stimmen abgefahren früher. Oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew, fand ich auch fantastisch, den Intro-Song. Ja. Chip Chip und Chap, Ritter des Rechts, war auch okay, war nicht ganz, da war der Inhalt für mich besser als der Song, also der Inhalt der Serie noch ein bisschen besser, da war der Song für mich jetzt genial. Nicht so. Allein es ist auch Anfängt. Gut. Räuber. Ja, das ist auch gut. Kommt, aber ich habe mich zum Schluss doch für Darkwing Duck entschieden, weil es so ein bisschen für... Nee, kann ich absolut nachvollziehen, warum, ja. Weil ich. Was ist denn mit DuckTales? Habe ich lustigerweise nie so krass gesehen. Also, immer nur ein paar Folgen und ich habe dann, wenn es um DuckTales, um diese Besetzung geht, habe ich lieber lustige Taschenbücher gelesen und bei Darkwing Duck habe ich lieber, heutzutage gibt es ja auch Comics von dem, habe ich auch lieber die Zeichentrickserie gesehen. Denn die Serie markiert für ein bisschen so mich ein Stück heiler Kindheit, was ich so mit rübernehme. Und meine heile Kindheit bestand vor allem aus den Zeichentrickserien, die auf damals, glaube ich, noch Pro7, meine ich, Sat1, Kabel1, alles der ganze große Senderverbund, meine ich, und so irgendwann später Super RTL, hatten typische Zeichentrickserien, auf die ich total abgefahren bin. Darkwing Duck, Baloo, Ritter des Rechts, Freakazoid, das sind jetzt wieder von Warner ganz viele Sachen, oder Animaniacs, also da kann ich jetzt ganz viele aufzählen, wo ich morgens früh einfach vorm Fernseher gesessen habe. Ja, das ging mir genauso, ja. Und, meistens eine Tafel Kinderschokolade dabei weggepumpt. Ja, bei mir war es, glaube ich, eher, dass ich wirklich damals noch Cornflakes wirklich in rauen Mengen gegessen habe. Auch ich musste irgendwie diesen Prachtkörper herstellen. Und, wirklich alles. Also ich habe auch gerade den Song mit dir gehört und es hat mir diese eine Minute gereicht, dass ich habe wirklich Gänsehaut bekommen vor Nostalgie. Ich habe das gerade hier gesessen, habe gedacht, ich habe jetzt gerade auch wieder richtig Bock, diese Serie zu gucken, denn die markiert für mich auch gleichzeitig so einen Übergang, weil Darkwing Duck Ich habe es in meinen Comics, Comic-Blog damals oder in meinen Comic-YouTube-Sachen sehr oft erzählt, wahrscheinlich auch mal schon 100 meiner Etage 13. Das ist für mich so eine Fantasiewelt gewesen, in die ich mich reingeflüchtet habe, in der alles in Ordnung war. Ich bin auch großer Sitcom-Fan damals gewesen, weil du hast 20, 22 Minuten, in denen einfach alles in Ordnung ist. Nicht, dass ich mir jetzt im Umkehrschluss dran denke, ich hätte eine schlechte Kindheit, ich hatte eine gute Kindheit, aber dieses Wegkommen durch diese Zeichentrickserien, vor allem durch Darkwing Duck, das ist für mich, da denke ich sofort an Kindheit zurück. Und vor allem habe ich Darkwing Duck, wenn man sich so den Text so ein bisschen anguckt, geht es ja bei Darkwing Duck ja auch viel um, er hat ja so eine Zeile drin, wo es darum geht, um die verschiedenen Identitäten, was Darkwing Duck ist. Oder er stellt sich auch immer mit tausend Sachen vor, wenn er episch sagt, was er ja, ich bin der Pudding, der hier durch die Gegend wabbelt. Keine Ahnung, jetzt gerade erfunden. Hm. Und ich das bin der Kaugummi, der an deinen Schuhen klebt. Genau. Und das Krasse ist, das galt für mich auch so. Ich habe vor allem in der anfänglichen Jugendlichkeit oder auch Kindheit, habe ich immer so den typischen, ja, was ich jetzt gerade im Theater mache, worüber wir ja schon lange gesprochen haben, so ein bisschen so, ich möchte mich in andere Rollen reinfinden. Ich möchte jemand anderes gerade sein. Ich möchte nicht der kleine, dicke Junge sein, sondern ich möchte jetzt der Superheld sein. Und da war natürlich auch nie Superman, sondern ich möchte eher sowas Cooles sein wie Batman. Oder ich möchte sowas Cooles sein wie Darkwing Duck. Auch wenn, das ist ja das Schöne bei Darkwing Duck, er ja nicht so cool ist. Er ist ja auch gleichzeitig witzig. Und das war für mich so die Ansprechsache. Er ist cool und gleichzeitig witzig, weil er auch noch wortgewandt ist. Weil wir beide sind, glaube ich, so zu Superhelden würden wir aufgrund unserer körperlichen Kondition wahrscheinlich eher weniger dazu reichen. Auch bei mir damals auch schon immer so gewesen. Immer kleiner Fettig gewesen. Fand ich den einfach wegen seiner Schnauze so, so krass. Und das hat bei mir angefangen, so in der dritten Klasse, dass man bei mir reingeschrieben hat, das war das Zeugnis, was ich nie vergessen werde, Basti stört zwischendurch mal einfach den Unterricht, weil er nicht die Schnauze halten kann. Ich habe es jetzt mal umgangssprachlich formuliert. Dieses Zeugnis hat mir bei meinen Eltern richtig viel Minuspunkte eingebracht. Okay. Und das lag wirklich daran, dass ich, ich glaube, ich habe im Unterricht zwischendurch einfach gedacht, ich wäre jetzt ein Air-Jazz-Posaunenspieler und habe immer so getan, als würde ich eine Air-Posaune spielen. Also ganz crazy. Ich habe eine rege Fantasie gehabt und für mich ist Darkwing Duck sowas wie der Übergang von Kindheit vor und was anderes werden, weil ich habe auch viel rumexperimentiert. Ich habe im Internet angefangen mit meinem Nickname, den ich damals immer gerne genommen hat. Das hieß the What, das was übersetzt auf Deutsch, wo es bei mir auch schon immer darum ging, was ist der jetzt eigentlich? Immer so die Fragen, wer bin ich jetzt eigentlich und was bin ich jetzt eigentlich? Und bei Darkwing Duck diese verschiedenen Sachen, die er selber anbringt, fand ich halt sprachlich halt so toll und ja, das schwingt einfach so ein Stück Kindheit mit, wo ich wirklich sagen auch würde, hier werde ich nostalgisch. Also hiermit könntest du mich immer kriegen. Mit Darkwing Duck EP-Folgen könntest du mich, glaube ich, immer wieder aufs Neue kriegen, weil er mich so fasziniert und ich halt irgendwann auch angefangen habe, in die Superhelden-Richtung zu lesen. Und das ist natürlich auch die Vorstufe. Also irgendwann Phantomias in Comics oder sowas. Das ist der Beginn gewesen, wo ich angefangen habe, mich für Comics zu interessieren und die bis jetzt auch noch mein Leben bestimmen. Ob ich das nur öffentlich mache oder für mich, ich komme davon auch nicht los, weil es einfach eine tolle Leidenschaft ist, die auch in Zeichentrickfilmen einfach, dazu gehört auch die Batman-Serie der damaligen Zeit, einfach super ausgedrückt wird und ich auch immer noch dafür kämpfe, dass Comics sehr viel mehr können, aber wenn ich mal Bock habe, was richtig Geiles zu lesen oder zu sehen, dann gucke ich mir eine alte Zeichentrickserie an oder kaufe mir einfach einen strunzdummen, es gibt auch sehr intelligente, kaufe mir einen strunzdummen Superhelden-Comic, bei denen Leute einfach irgendwas bekämpfen wollen und wo das gemacht wird, was ich schon damals immer in frühester Kindheit, womit ich meine Eltern zu Weißglut gebracht habe, ich habe Geräusche, die in Comics gemacht werden, geliebt. Peng, die ganze Zeit. Meine Eltern haben irgendwann gesagt, halt einfach mal die Fresse mit dem ganzen Piu, Piu, Piu und sonst was. Und der Weg war halt durchgeebnet. Und das ist halt so, was Darkwing Duck so ein bisschen für mich bedeutet. Ja. Wie ist es mit dir? Was hättest du genommen, wenn es jetzt um so Zeichentrickserien gehen würde? Hättest du da so ein Lieblings-Theme gehabt, so ein Soundtrack? Von Zeichentrickserien? Ja. Muss ich jetzt kurz nachdenken. Wäre sehr wahrscheinlich einer auch von den Disney-Zeichentrickserien gewesen. Goofy und Max, was ja so eine meiner Lieblings-Zeichentrickserien ist. War Surprise. Moment. War der Titelsong jetzt nie so mein Favorit. Also der war eher so, so nichtssagend irgendwie. Also der blieb nie so im Kopf. wie das bei anderen der Fall ist. Und da wäre es tatsächlich wahrscheinlich DuckTales gewesen. Also, ah, okay. Das ist so einer, der hat mich am frühesten begleitet, logischerweise. Oder aber auch Gummibärenbande. Okay. Eins von beiden. Und jetzt gehe ich mal ganz, ganz kurz nochmal ein bisschen off-topic, aber nur ganz kurz. Ja, bitte. Weil DuckTales gibt es ja jetzt wieder in einer Reinkarnation praktisch, in einer Neuauflage. Und damals gab es, oder also damals, weil du jetzt Darkwing Duck gesagt hast und DuckTales, gab es ja immer die Frage, spielen die jetzt in einem Universum oder nicht? Weil es gab ja Überschneidungspunkte mit Quack, dem Bruchpiloten und Roboduck oder wie der hieß. Gizmoduck oder also auf Deutsch. Ja. Krachbummente. Ja, Krachbummente, genau. Mhm. Der bei DuckTales aber, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen anders hieß. Aber jedenfalls, genau, diese zwei Charaktere waren auf jeden Fall in beiden Serien drin. Und jetzt in der neuen Serie führt man alles so ein bisschen zusammen. Es wird einen Auftritt von Darkwing Duck geben und es wird auch von anderen Zeichentrickserien aus dieser Zeit, nämlich den Gummibären, der Gummibärenbande und Captain Baloo Auftritte geben in gewisser Form. Und ja. Krass. Verrate ich natürlich an der Stelle nicht, aber ja. Das soll dann jeder selber gucken. Aber die gibt es ja dann auch demnächst im Free-TV wohl. Also mit dem tollen Soundtrack von Mark Foster, den ich noch nicht gehört habe. Also Deutsch, das deutsche Titellied kommt von Mark Foster. Und das Titellied ist im Original dasselbe. Man hat es ein bisschen aufgepeppt und es hat so kleine Spielereien drin. Es gibt zum Beispiel eine Szene in dieser Titelmelodie, da klappt so eine Riesenkrake irgendwie, klapp, klapp. Mhm. Und das hat man aber punktgenau in das Lied eingearbeitet. Das ist sensationell. Okay. Also, und Mark Forster, also das hast du nicht gehört, den Soundtrack? Ja von gut, ich habe bisher nur den englischen gehört. Die englische, auf Disney XD lief die Serie halt schon. Und die erste Staffel zumindest bei den schon synchronisierten Folgen. Und die geht ein bisschen anders ran, die Serie. Die ist auch ein bisschen anders gezeichnet, aber die macht richtig viel Spaß und kann ich nur. Aber geht jetzt nicht in Richtung Quackpack zum Beispiel? Also wenn man die drei Neffen sieht, geht es so ein bisschen in die Richtung, weil die sich jetzt deutlicher unterscheiden. Mhm. Aber es sind halt ein bisschen moderner gestaltet. Aber es hat eine schöne Backstory und ja, gefällt mir sehr gut. Donald ist ein bisschen mehr dabei, aber jetzt auch nicht penetrant. Also auch nicht in jeder Folge. Und ja, kann ich nur empfehlen. Okay, ja, also würdest du auch sagen, das bedient so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl, was so die alten Sachen so mitgibt? Nee. Freut man sich gar nicht? Okay. Mhm. Nee. Also die Serie ist wirklich komplett ein bisschen anders gestaltet. Einige Charaktere auch so, dass man sie eigentlich nicht mehr wiedererkennt fast. Aber nichtsdestotrotz funktioniert die Serie oder dieser Neuansatz. Das macht ja die alte Serie nicht kaputt. Die gibt es ja weiterhin. Also deswegen, man kann diese Neuinterpretation durchaus gucken. Ja. Finde ich auch übrigens die Art besser, dass man sagt, man macht eher was Eigenständiges und nicht zu sagen, ich mache jetzt ein Mega-Remake, weil passiert heutzutage einfach viel, wenn man gedacht hat, vor 20 Jahren hat das gut funktioniert. Für mich muss das nicht sein, dann gucke ich mir die alten Sachen an oder ich gucke sie mir gerade nicht an, um für mich sozusagen diese heile Weltblase für mich zu behalten und dann einfach nicht zu sagen, okay, es war eigentlich doch ziemlich kacke, aber ich gucke jetzt heutzutage selbst noch Darkwing Duck Episoden an und denke so, oh, ist schon ziemlich cool. Gute Serie gewesen. So auch wie die Batman 90er Jahre Serie, die mit auf dem tollen Fall, ja. Soundtrack. Das wäre auch ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, vielleicht hätte ich das fast genommen, weil das ein toller Song. Wobei der Titelsong ja sehr angelehnt war an die Tim Burton Filme, ja. Ne? Und ich liebe die Tim Burton Filme. Ja. Also von Batman, Joker und sowas. Ja. Also deswegen, ja, also bei mir ging es jetzt so wirklich Richtung Kindheit so ein bisschen und ich bin gespannt, wie es mit dir weitergeht, Steffen. Ja, mal gucken. Ja, mit mir geht's irgendwie, irgendwo und irgendwann auch mal weiter. Okay. Schön. Genau, Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das ist mein nächster Song und ich würde sagen... Hör mal rein. Rainer, fahr ab. Irgendwie, irgendwo, irgendwann von Nena hat eine Besonderheit. Wenn man in der Google-Suchmaschine irgendwie, irgendwo, irgendwann von Nena sucht, das 1984 rausgekommen ist, so erhält man statt der deutschen Wikipedia-Seite vorrangig die englische, denn zur deutschen Version existiert letztlich eigentlich gar kein eigener Eintrag, so dass man auch sehen kann, wie international dieser Titel ein Erfolg war. damit klingen wir dann auch so langsam aus Nenas irgendwie irgendwo irgendwann raus. Ist jetzt mal ein schönes Mainstream-Ding. Bekannt, glaube ich, selbst mir ganz doll bekannt. Ich habe mir gar nicht viel aufgeschrieben dazu, weil er einfach so, er ist auch so bei mir so krass noch im Gedächtnis, weil das sind neben 99 Luftballons, der natürlich der Weltkracher hoch 10 ist, ist das natürlich eines der, den ich auch sehr oft gehört habe. Ich habe mir den Text ein bisschen durchgeguckt und ich finde die Text, meine Lieblingstextzeile ist so ein bisschen, ich weiß aber auch nicht warum, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht, wo sie selber auch so anfängt, weil dieses Wort Feuerräder finde ich einfach so, wahrscheinlich meinst du natürlich Motorräder oder so, aber die Umschreibung finde ich so schön und sie ist ja auch sehr schön, also sie spricht natürlich genauso wie dem ersten Song, den du hattest, schön metaphorisch. Also sehr schön, sehr schön. Aber ja. Was verbindet dich mit diesem Song? Würde mich echt interessieren. Was verbindet mich mit diesem Song? Das ist halt so, dass man Nena ja irgendwie auch zu DDR-Zeiten irgendwie immer schon gehört hat. Natürlich hast du dann 99 Luftballons, den hast du ja gerade erwähnt, aber das war jetzt nie so, also es war ein Song, den ich mochte immer, aber der jetzt nie so den Impact bei mir hatte. Und ganz anders war es dann plötzlich bei irgendwie, irgendwo, irgendwann. Bei mir ist es immer so, wie bei den Comics ist es ja so, dass die mich ganz oft über die Zeichnungen kriegen und bei den Songs ist es bei mir so, dass die mich sehr oft über die Melodie bekommen. Okay. Und da hast du so eine Schwermütigkeit zum Teil mit drin, die sich dann aber auflockert in so einer Fröhlichkeit auch irgendwo wieder. Also das ist so, es fängt ja auch so eher, ich sag jetzt mal mollig an, ja, also eher so. Mollig. Naja, du weißt, wie ich es meine, ja? Ja, ja. Und hat dann aber so diese Aufbruchstimmung in sich wie du das auch schon beschrieben hast, das mit den Feuerrädern und sowas. Und ich weiß gar nicht, auch gar nicht genau, was das jetzt an dem Song war, aber wahrscheinlich war es genau diese auch da wieder so diese Mischung aus diesem leicht melancholischen und dieser Aufbruchstimmung, die das so ein bisschen in mir ja hervorgerufen hat, diese Passion dafür. Und auch das ist wieder so ein Song, der dann eher mal zum Tanzen eingeladen hat. Ja. Ganz klassischerweise sogar, weil das das war auch so ein klassischer Disco-Song irgendwie aus dieser Disco-Phase, aber auch schon vorher kannte ich den natürlich. Und der war dann irgendwie auch so einer derjenigen Songs, die immer dazu aufgerufen haben, sich irgendwie mal sportlich zu betätigen, in Ermangelung anderer Worte jetzt. Okay, alles klar. Genau. Und das Besondere an dem Song ist ja, dass es davon nochmal eine zweite Version gibt, eine zweite veröffentlichte Version oder sogar eine dritte. Also es gibt jedenfalls, den Song gab es nochmal als Neuauflage und zwar hat irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre die Nena angefangen, klassische Songs nochmal rauszubringen auf einem Album und diese ein bisschen zeitgemäßer zu machen. Und da war der mit dabei. Und den gab es einmal komplett nochmal in Deutsch. Und dann gab es den in einem Mashup praktisch mit Kim Wilde zusammen. Und das war eine ganz tolle Nummer, weil sie praktisch so dieses Deutsch-Englische gemischt haben in dem Song. Also sie haben ja Teile von dem Song auch auf Englisch gesungen. Und fand ich auch phänomenal genial, die Nummer. Krass. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Kennst du die Version? Ich glaube, die Kim Wilde-Version kenne ich nicht. Nee, ja. Die kenne ich wirklich nicht. Auf jeden Fall mal anhören. Okay, also schon. Es transportiert auf jeden Fall den Gedanken von dem Ganzen. Kim Wilde bringt nochmal so eine eigene Melancholie mit rein, aber auch sie wiederum eine Leichtigkeit, wenn man noch das Video dazu kennt. Und es ist so ein ganz toller Song, der beides mischt irgendwie. Also verstehst du, was ich meine? Also ja, so auch wieder so dieses melancholische, nachdenkliche zum Teil, aber das dann mischt mit einer gewissen Leichtigkeit irgendwie und so deswegen. Sie fordert ja auch hier schon wieder auf, was man machen soll, aber auch gleichzeitig sagt sie auch, was gut ist und das ist so dieses, einerseits beschreibt sie, dass alles so, ne, gut laufen kann, aber man muss trotzdem, die sagt ja sowas wie, ich baue dir ein Schloss aus Sand, gib mir die Hand, ne, also man muss schon was dafür tun, aber irgendwie, also es ist sehr spirituell, finde ich auch schön, also ich finde es schön, wenn man mal so was beigebracht bekommt, man muss ja nicht immer alles direkt so platt sein, finde ich sehr intelligent. Ich glaube, das ist sowas, was typisch, wo du sagen würdest, das könnte man im Deutschunterricht dann auch mal durchnehmen. Wie ist denn hier so der Jambus und Rauchreos versteckt? Wie ist denn der Reimrhythmus? Nein, also ja. Was ich wirklich meine, interpretiert ist... Interpretiert diesen Song. Richtig. Was will dieser Song sagen? Also, ich bin nicht der größte Nena-Fan, aber ich finde das Lied sehr, sehr schön. Also, hat was. Bist du großer NDW, also Neue Deutsche Welle? War das so dein... Fandest du viele Lieder davon gut? Und das war jetzt so das Top-Ding davon? Weiß ich gar nicht, ob es das Top-Ding war, aber es war auf jeden Fall einer der Songs aus dieser Neuen Deutschen Welle-Zeit, die mich am meisten imponiert haben. Ja. Und was heißt ein großer Fan? Also ich hatte so meine Phase, natürlich, da hat man dann sowas gehört, die ganzen Neue Deutsche Welle-Hits. Aber da sind nicht viele davon übrig geblieben und irgendwann ist einer davon, der übrig geblieben ist. Und ein anderer ist noch der Goldene Reiter von Joachim Witt. Okay, und, das sind halt so Songs, die dann doch mal ein bisschen noch eine andere Ebene haben, eine andere Erzählebene, wo man vielleicht doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt vielleicht irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig... Ausdrücke, nee, aber... Ist ja nicht schlimm. Ja. Bei mir ist es ja so, dass alles, was Neue Deutsche Welle natürlich bei mir eher nachgelagert kommt, der Song ist von 84, ich bin 86 geboren, also... Hab ich auch nicht live gehört damals. Also sehr wahrscheinlich nicht. Naja, bei mir ist es halt so ein bisschen nachgeschwappt und hatte auch so eine Phase, wo ich die Lieder sehr gern gehört habe. Wurden natürlich auch eher so in Richtung Partykracher mit rein, so bei typischen Motto-Partys mit reingenommen. Aber trotzdem, wenn man sich das jetzt so mal unabhängig davon ablöst, was für Partyrichtung das so ausschlagen kann, ist es doch ein sehr, sehr, sehr interessantes Lied auf jeden Fall. Ich kann das verstehen, dass man da so... Naja, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass wir dann auch so die Disco-Phase hatten und da gab's dann immer so einen NDW-Block, sag ich mal. Also das heißt, da hat man dann eine Stunde oder anderthalb sehr viele NDW-Hits so gespielt und da war sowas natürlich immer mit ganz vorne dabei. Man, ja. Okay. Ich guck gerade mal. Ja, genau. Ja, krass. Ja, sehr schön, interessant. Auch schon wieder ein interessante Songwahl auf jeden Fall. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass das so von dir kommt. Dann würde ich, wenn du jetzt zu dem Thema nichts mehr hast, würde ich zu meinem zweiten Song kommen. Ja, mach du mal weiter. Ich mach mal weiter. Bei mir wird es jetzt ein bisschen rockiger, würde ich mal sagen. Ja. Und auch ein bisschen, ja, vielleicht geht's so in Richtung meine pubertäre Zeit. Deswegen, auch ich hatte so meine rockige Phase und dazu gehörte vor allem das Lied, was jetzt kommt, nämlich Linkin Park In The End. Linkin Park ist eine im Jahre 1996 in Los Angeles gegründete Band, die vor allem im Jahre 2017 Schlagzeilen damit gemacht hat, dass ihr Frontsänger Chester Bennington sich das Leben genommen hat. Am 20. Juli 2017 wurde er tot aufgefunden und aufgrund dieser Tat in der Retrospektive nimmt man auch die Texte von Linkin Park ganz anders wahr. Darüber sprechen gleich auch Steffen und Basti. Ja, es ist soweit, lieber Basti. Das erste Mal in dieser Aufnahme habe ich Pippi in den Augen. Nicht zuletzt, weil dieses Lied natürlich immer schon irgendwie berührt hat. Aber seit dem Umstand, dass der gute Chester Bennington ja nun mal verstorben ist und das auf relativ tragische Weise, das noch mehr berührt. Ja, ne? Ich find's krass, dass du gerade mit Tränen in den Augen gesagt hast. Ich hatte mir schon beim Hören jetzt gerade gedacht, wie krass es ist, was Musik so, deswegen will ich das ja auch gerade machen, wie schnell Musik eine Stimmung ändern kann. Wir hatten gerade noch mit Nena irgendwie, irgendwo, irgendwann, das ja sehr positiv ist, mit einer Handlungsaufforderung. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Sänger, mit dem Chester Bennington, ist auch etwas, was jetzt im Nachklapp mich auch lustigerweise eigentlich auch sehr berührt hat. Nicht zuletzt wegen dieses Liedes, sondern auch wegen dem letzten Album, das rausgekommen ist. Als es dann, Chester Bennington ist ja der Frontsänger bis 2017 gewesen, der hat sich 2017 das Leben genommen. Und wenn man sich das letzte Album von denen anhört, dann denkt man sich im Nachhinein, warum gab es so viele Hinweise und warum hat keiner was gemacht? Also die ganzen Texte strotzen nur so von, aber das kann man immer nachher uminterpretieren und zu sagen, dass ja, man weiß es natürlich letztlich auch nicht. Auch schon Linkin Park In The End hätte man schon als Hinweis für, es ist doch eh egal, was ich mache, beenden wir den ganzen Kram doch hier. Und ich kann total verstehen, dass so Pipi in Außen, aber bei mir hat es ja auch gerade völlig die Stimmung wieder gedämpft. Um es vielleicht wieder ein bisschen zu heben, sind eigentlich die Umstände, warum ich diesen Song für mich so gespeichert habe, vielleicht ein bisschen lustiger, vielleicht auch sogar ein bisschen frivoler. Erzähl. Zwar, ja, ich habe drei Punkte aufgeschrieben, die ich will sie mal vorlesen. Ich schreibe für mich immer so ein bisschen auf, warum ich von irgendetwas erzähle. Und zwar Silvester, Spätentwickler und Euro-Umstellung. Das kommt alles so ein bisschen zusammen. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ich mir bei diesem Lied gespeichert habe. Das hat natürlich jetzt bei In The End noch so ein bisschen andere Dimensionen bekommen, wegen des Todes des Sängers oder auch, weil das Lied natürlich auch eigentlich von Haus aus kein so fröhliches ist, wenn man sich den Text mal so mit anhört. Und zwar im Jahre 2000 auf 2001 ist ja, glaube ich, der Euro umgestellt worden, richtig? Oder von 2001 auf 2002? Ja. Auf jeden Fall, das war's. Es war also ein sehr interessantes Silvester. Es war vor allem ein interessantes Silvester, weil, ja, ich bin von, also wenn ich 2000 auf 2001, war ich also 14, 15, ja, also in die Drehe und ich war zu Silvester mal über Nacht bei zwei Mädels und hatte noch meinen damals guten Kumpel mit mir dabei. Und hast du nicht von was von Sportbetätigen gesagt? Also keine Sorge, ich bin Spätentwickler, die Geschichten werden jetzt nicht so frivol. Und die eine Sache, die mir da so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ich versuche sie ein bisschen zusammenzukommen, ist, dass ich, der lustige kleine Dicke, der große Dicke und der Kumpel, der interessanterweise zwar total verpickelt war, aber irgendwie interessant war dadurch, dass er gerne Gothic gehört hat und sowas, das dann halt nachher irgendwann getrennt Silvester irgendwie aufgrund von sportlicher Betätigung zweier Leute, die dabei waren, passiert ist. Ja, und dann blieb der andere natürlich nichts übrig, als sich mit mir so zu unterhalten. Und jetzt kommt das Thema Spätentwickler. Also es gibt die lustige Geschichte, das ist wahrscheinlich bei vielen so gewesen, dass ich zum Beispiel sehr lange gebraucht habe, bevor ich verstanden habe, was ein Wichser ist. Ich habe, glaube ich, viel länger als alle anderen gedacht, es wäre einfach nur ein Schimpfwort und habe dementsprechend auch wahrscheinlich, wenn ich sauer war, Frauen als Wichser bezeichnet, was ja irgendwie ziemlich dumm ist. Und so ungefähr kann man sich das dann hier vorstellen. An Silvester 2000 auf 2001 hat, glaube ich, dieses Mädel versucht, irgendwas mit mir zu starten. Ich habe nur leider nicht verstanden, was sie von mir wollte. Also du musst dir das comedy-mäßig so vorstellen. Ich sage sowas wie, boah, geil, Spider-Man, toll. Und sie sagt sowas wie, ja, ich könnte ja Mary Jane Parker sein. Lass mir, spinn doch mal dein Netz um mich herum. Und ich so, krasse Idee, aber sollen wir nicht lieber lesen oder zocken? Ungefähr so. Ich kann es nicht genau wieder mit rübergeben. Also so typisch für mich als, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bevor ich verstanden habe, was da passiert ist. Und im Nachhinein habe ich gedacht, als ich dann auch noch so Geschichten original gehört habe, was so im Nebenzimmer passiert sein sollte, also in dem Alter, als mir es erzählt hatte, wurde mir dann sowas gesagt wie, ja, die eine hat dem einen eingeblasen. Habe ich nicht gewusst, was das heißt. Und ich habe mir dann immer, das klingt jetzt ziemlich dämlich, aber ich habe immer gedacht so, warum sollte man sich gegenüber sitzen und anpusten, so warm ist doch gar nicht. Und also auf dem Niveau. Ja. So dumm kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist das Erste. Und auf dieser Silvesterparty wurde halt Linkin Park In The End immer und immer und immer wieder gespielt, sodass sich das bei mir reingesteigert hat. Das war's zum Thema Spätentwickler. Dazu gibt's noch genügend Beispiele. Und kann man mal eine eigene Sendung zu machen. Ja, kann man irgendwann eine eigene Sendung zu machen. Die nennt sich Spätentwickler. Und die andere ist, das ist jetzt nur noch eine kleine Anekdote im Nachhinein, Herr Richelzahn braucht ja wirklich nicht nur bei solchen Sachen immer relativ lang. Ich habe schon gewusst, dass der Euro irgendwie umgestellt wird. Ich habe naiv geglaubt, ich kann ja auch überall immer noch mit D-Mark bezahlen. Ja, mit dem einzigen Bus, mit dem man aus dem Ort, wo der herkommt, der weit weg war, rauskommen wollte, habe ich dann meinen 20-Euro-Schein gezückt, weil die Fahrt hat, glaube ich, 10 Euro damals gekostet. Und der hat gesagt, ich nehme doch keine D-Mark mehr an, wir haben jetzt Euro, du Dödel. Ja, und dann weiß ich nicht mehr, wie ich aus diesem Ort gekommen bin, aber der Busfahrer war sozusagen das erste Erlebnis mit, hallo, wir haben das neue Geld, tolle neue Möglichkeiten, ist mir scheißegal, das alte Geld interessiert mich nicht. Wo man uns noch gesagt hat, man kann das noch beliebig lange, ein Jahr, zwei Jahre lang umtauschen, gibt's eine Karenzzeit, war dem Busfahrer scheißegal, der hat uns stehen lassen. Ich musste meine Eltern anrufen. Super. Die hatten dann keinen Bock da drauf. Ja, Das sind so war die dann auch in the end quasi. Also auch in the end. Also ich hätte in dieser Silvesterzeit hätte ich viel in the end machen können, in the happy end, aber ich habe es noch nicht verstanden. So 3 Jahre später habe ich so gedacht, so ach so, dumm. Das war gemein. Also es gibt dem vielleicht noch so einen komödiantischen Touch, aber natürlich das Lied, wenn man es hört, das war halt unser Partylied so ein bisschen, waren eher auf so Rock gebürstet. Ich hatte auch eine Zeit, in der ich auch sehr viel darker gewesen bin. Das wollte ich aber jetzt nicht so reinbringen, weil es nicht so prägend war, weil ich das eher so übernommen habe vom guten Kumpel. Dazu kommt später noch irgendwann ein Lied zum Thema, ich übernehme ein Lied von den Interessen eines Kumpels von mir, weil der hat wirklich richtig krasses Gothic gehört. Also ich habe auch Subway to Sally gehört oder ich glaube Schandmaul hört auch was in die Richtung. Und die sind richtig, außer Him, die sind ja richtig noch menschlich. Subway to Sally habe ich natürlich auch viel später erst entdeckt, aber also... Ja, genau. Und die Sachen habe ich halt auch gehört. Wir müssen dann sowieso an diese Sendung noch so einen kleinen Appendix dran basteln irgendwie oder an diese Sendungen, weil wie schon angedeutet, die 10 Songs, die wir jetzt hier jeder haben, das bildet wahrscheinlich nicht die Hälfte oder nicht ein Drittel von allem ab. Nee. Sondern das ist natürlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das ist korrekt. Ich wollte sowieso dann noch so ein paar Sachen irgendwann mal ergänzen, aber wie gesagt, uns sind ja da die Möglichkeiten auch relativ frei, welche Bands so ich erst relativ spät entdeckt habe und oder gerade noch entdecke und so weiter und so fort. Also das könnte man dann ganz gerne mal noch gerne. Mit ergänzen. Finde ich super. Bin ich immer total interessiert dran. Ich, wie gesagt, diese darken Sachen, Subway to Sally und sowas alles, fand ich mega, hab ich mich richtig böse gefühlt, weil ich gedacht habe, boah, ich hätte so richtig böse Musik, jetzt wirklich so ich, abartig. Jetzt weiß ich endlich jemanden, der mit mir mal zu einem Subway to Sally Konzert geht. Also Konzert muss jetzt nicht unbedingt... Doch, ich, natürlich. Natürlich. Aber die haben auch wirklich so richtig. Muss der Live auch ganz gut sein. Ich habe auch, da werden manche vielleicht wieder aufschreien, ich bin auch dann irgendwann darüber auf Rammstein gekommen, die ich dann auch gut fand. Also ich bin, es gibt bei Rammstein sehr schöne Balladen, die ich richtig krass finde. Mhm. Und und Linkin Park war für mich dann halt eher sowas wie, ich habe Linkin Park gehört, auch eine Band, die später kommen wird, die dann eines meiner Favorite Songs All Time gemacht hat. Krasse Zeit auf jeden Fall und beschreibt so ein bisschen gut meine Jugendzeit und verbinde ich halt mit diesen Spätentwickler-Sachen und dieser einen Silvesterparty. Ja. Gut, das war's zu mir. Wie sieht's denn bei dir aus, Steffen? Bei mir. Ist da noch ein Song bei dir auf Halde? Ja. Okay. Da gibt's eine ganz lustige Geschichte dazu, aber die erzähle ich natürlich erst, nachdem wir uns den Song wieder angehört haben. Mhm. Der nächste Song von mir ist ein Song. Ist ein Song. Komm, ist ein Song. Stehen lassen. Können wir auch einfach gerne stehen lassen. Aber vielleicht sagt sie trotzdem noch, was wir zu hören. Don't You ist der Song. Mhm. Ja. Mit dem Zusatz in Klammern Forget About Me. Und der ganze Song ist von den Simple Minds. Und den hören wir uns dann jetzt erstmal kurz an. Don't You Forget About Me von den Simple Minds, einer schottischen Rockband, wurde 1985 extra für den Film Der Frühstücksclub geschrieben und hielt sich 23 Wochen lang in den deutschen Charts auf. Die höchste Platzierung war in dem Fall eine 4. Platzierung und Lied wurde zunächst aufgenommen, wurde zunächst Brian Ferry und Billy Idol angeboten, die jedoch eine Aufnahme in dem Fall ablehnten. Ja, das war, wenn ich jetzt nicht gerade vergessen habe, Don't You Forget About Me. Ich habe aber diesen Song jetzt gerade nicht vergessen. Den haben wir uns jetzt gerade angehört, Steffen, und ich muss sagen, das ist so der erste, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt, das ist für mich so ein schöner... Also für mich ist das eher so in Richtung geht, guter Laune-Song, aber wenn ich mir so den Text so ein bisschen durchgucke, weiß ich das so gar nicht. Also bei den Songs jetzt schon von dir häufig gewesen, dass ich gedacht habe, so eigentlich ist gute Laune-Tanzding, aber wenn man so den Text sich so ein bisschen anguckt, weiß man nicht immer so, ob das alles immer so positiv ist, aber ein schöner Song. Ich habe auch direkt, du hast es ja mitbekommen, direkt mitgemacht. Beim Endteil, wo er vor sich hin La La La La La Land ansingt, da konnte ich dann auch mich nicht zurückhalten. Ist ein schöner, schöner Mitmach-Song auf jeden Fall. Ja, der hat hier viele Tanzsongs rausgesucht heute. Der hat das Tanzbein geschwungen. Und da frage ich mich, du hast gesagt, du hattest eine interessante Anekdote dazu. Ja. Da würde mich interessieren, was dahinter steckt. Es gab die Situation, also ich kannte den Film, ja. Wo dieser Song praktisch der Teil des Soundtracks ist, nämlich The Breakfast Club, der Frühstücksclub. Mhm. Ja, das ist ein Film aus den 80er Jahren, meine ich auch. Und der hat so eine so ein Coming-of-Age-Ding drin, obwohl sich das alles innerhalb eines Wochenendes mehr oder weniger abspielt oder sogar nur eines Samstags. Und zwar geht es ja in dem Film darum, dass praktisch eine Gruppe an Jugendlichen ja zufällig zusammengewürfelt wird, weil sie nachsitzen muss. Und das ist so ein ganzes Ding, ist so eine Art Kammerspiel. Und die legen auch ihr Innerstes also offen. Ja? Die machen praktisch im Grunde über den ganzen Film hinweg so eine Art Gruppentherapie und wechseln ihre Rollen. Also die haben dann praktisch sowas wie, der eine kommt halt so und so rüber, der ist der Rowdy und sowas, und am Ende kommt dann raus, naja, eigentlich hat er doch eine relativ weiche Seite und also sie tauscht dann mehr oder weniger so ein bisschen die Rollen. Also es kommt raus, sie spielen eigentlich Rollen, nämlich die von ihnen erwartet werden. Und jetzt spreche ich mehr über den Film als über den Song. Aber am Ende des Films kommt dieser Song praktisch so bei der Outro-Musik, und es ist ja, also seitdem ist er in meinem Gedächtnis. Natürlich hat man den Song auch vorher schon mal gehört, weil der kam auch da im Radio. Ich habe auch den Film erst relativ spät entdeckt damals, logischerweise, weil so Filme man wahrscheinlich erst später sieht. Aber irgendwie hat mich der Film damals schon sehr beeindruckt. Obwohl das jetzt so ein Kammerspiel hat, der jetzt überhaupt keine Action in sich hat. Wie gesagt, sie sitzen da mehr oder weniger die ganze Zeit und unterhalten sich über Dinge. Und das war so eine ganz, ganz neue Art Film für mich persönlich damals. Und deswegen ist auch immer dieser Song damit verbunden. Aber die eigentliche Anekdote, die ich erzählen wollte, also ich verbinde diesen Song mit dem Film, und jetzt komme ich doch wieder auf den Film, weil deswegen begleitet mich aber auch der Song die ganze Zeit, ist halt die, dass ich mal mit jemandem zusammen so ein Spiel gespielt habe. Das war so ein Filmquiz. Okay. Und es gab eine Beschreibung, da schoss mir nur allein von der Beschreibung her, ich konnte überhaupt nichts anderes damit assoziieren als Frühstücksclub, der Breakfast Club. Mhm. Und ich sag das so. Und zwar war das so ein Spiel, das spielte man so auf dem DVD-Player, ließ praktisch die Quizfragen durchlaufen, und dann hatte man... Hieß das Seen It? Weißt du das? Ob kann das, kann das sein, dass es das sogar war, ja. Also irgendwas in dieser Art. Und ich sag so, Frühstücksclub. Und die mit mir gespielt haben, so spöttischerweise, kannten den Film nicht und sagten, den Film gibt's doch gar nicht. Ich so, ja, nur weil ihr jetzt wieder was nicht kennt, gibt's das nicht, ja. Und tatsächlich kommt die Auflösung, und was stand dann da? Frühstücksclub. Ja. Und ich so, guck da. Was hast du da jetzt reinprogrammiert? so diese klassische Erklärung. Ja, genau. Nee, also deswegen vor diesem Hintergrund, aber auch nicht nur vor diesem Hintergrund, sondern weil mich dieser Film auch irgendwie so nachträglich beeindruckt hat, begleitet mich halt dieser Song dazu immer, und ich muss immer, wenn der läuft, irgendwo eben an diesen Film denken. Ja, wenn auch so ein Film einen mitkommt, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Frühstücksclub klingt gut. Ja. Klingt so ein bisschen, ist das kammerspielartig aufgebaut, dieser Film? Also, dass sie viel an einem Ort sind? Ja, klar. Okay. Ja. Das war damals so eine ganze Clique an befreundeten Schauspielern, die da mitgespielt haben. Also, einer ist Emilio Estevez, also der Bruder von Charlie Sheen. Ja. Dann, wir waren da noch alles mit dabei. Ja, frag mich jetzt nicht nach Namen, aber es war so eine ganze Clique. Die haben wohl mehrere Filme zusammengespielt, und und das war jetzt so, ich würde mal behaupten, der bekannteste so aus dieser Reihe. Ja. Okay, krass. Ja, manchmal sind es auch einfach einfache Sachen, die einen so mitnehmen. Bei mir waren es jetzt am Anfang ja auch im ersten Song die Zeichentrickserien, ne? Und kann ja auch einen Film einfach einen so mitnehmen. Haben wir ja dann später auch nochmal ein Beispiel, ja. Ja. Das stimmt allerdings. Bei mir kommt lustigerweise auch nachher direkt ein Beispiel, aber darauf wirst du nicht kommen. Okay. Ich würde dann jetzt auch mal die Laune ein bisschen heben, Steffen, denn wir hören jetzt auch von mir mal ein paar Likrare. Damit wir mal so ein bisschen in Tanzfeeling kommen, machen wir jetzt gleich einfach mal live hier, natürlich nicht Video aufgezeichnet, sondern nur für Podcast, das wird keiner hören, die schöne Macarena-Dance, und den hören wir uns jetzt an. Oh Gott. Macarena von Los Del Rio wurde in 90er Jahren ein weltweiter Hit von dem One-Hit-Wonder Los Del Rio. Und wer sich für eine lustige Szene mit dem Macarena interessiert, der sollte mal Madeleine Albright, Das de Macarena googeln oder besser gesagt auf YouTube anschauen, denn dort zeigt Madeleine Albright dem Botschafter von Botswana, wie der Macarena zu tanzen. Das ist eine sehr lustige Sache, wenn man sich überlegt, dass hier hochrangige Politiker bei den United Nations Tanzschritte lernen, nämlich den Macarena. Der Basti und ich, wir haben uns jetzt gerade mal sportlich betätigt. Boah, ich bin so am Schwitzen, furchtbar. Haben alle Glieder, die wir so haben, von uns geschleudert. Ja, und also das klingt schon wieder irgendwie komisch, aber wie kommt es zu dem Song, Basti? Erklär. Wie komme ich auf den Song, Steffen, hast du gerade gefragt. Und ja, ja, ich habe auch, du hast ja in unserem Trello gesehen, manchmal habe ich ja Beschreibungen zu manchen Sachen hingeschrieben. Und bei Los del Rio Macarena habe ich auch was hingeschrieben. Auf Party. Und da habe ich Party hingeschrieben, ja. Ich finde, man muss ja nicht bei jedem Song immer großartig eine tieferen Sinn haben. Ich kann aber mit diesem Song verbinde ich wirklich, wenn ich Party machen gehe. Ich bin natürlich auch jetzt ein älteres Modell. Ich bin auch in den 90ern aufgewachsen und ja, was für andere der Ketchup-Song ist in den 2000ern. Oder da gibt's noch irgendwas Neues jetzt gerade, was ich nicht mitbekommen habe. Gerade nicht so im Kopf. Dabbing bei den... F. Pathito. Aber da weiß ich nicht, ob die so einen Tanz haben oder sowas. Mir geht es ja vor allem darum. Gangnam Style, sehr gut. Das ist zum Beispiel auch sowas, was in den Nullern, also Zehnern so ein bisschen mit rüberkommt. Und Los de Rio, wenn ich Party machen gehe, ist das der Song, dann ist mir auch scheißegal, wie viele Leute auf der Tanzfläche drauf bin. Wenn der Song gespielt wird, gehe ich auch alleine drauf. Und meistens ist es so, ich gehe auf die Tanzfläche und dann folgt mir irgendwann ein Rudel Frauen hinterher, sodass ich aussehe wie ein Gymnastik-Instruktor, der sagt, los geht's Mädels, die Yoga-Gruppe geht ab. Und das ist so weit gegipfelt, dass selbst auf meiner Hochzeit eine Choreo eingeübt worden ist. Wir sitzen als Brautpaar vorne und dann kommen die Kinder auf die Idee vorne, die Kinder und ein paar Frauen auf die Idee vorne, Macarena zu tanzen, machen das aber extra ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, wie die Bewegung geht. Und dann fangen sie natürlich irgendwann alle auf mich zu zeigen und sagen so, du musst uns das zeigen, wie das geht. Ja, und wir haben es ja gerade selber auch noch gemacht. Also du kannst dich nicht dagegen wehren. Auch du hast vorhin direkt sofort gewusst, ich muss die Hände ausstrecken, ich muss irgendeinen Scheiß machen. Perfekter Song. Das ist für die Leute, die wie wir beide eigentlich tanzbehindert sind, die nicht in der Tanzschule waren oder die auch kein Rhythmusgefühl haben wie wir beide, die einfach sagen, okay, ich krieg da einen vorgefestigten Rhythmus, ich muss nur diese komische Handfolge machen und ein bisschen hüpfen. Finde ich einen guten Einstiegssong. Natürlich denken sich viele Leute, da mache ich mich aber total lächerlich, aber wenn der ganze Raum anfängt, Macarena zu machen, dann ist das auch scheißegal, oder? Mhm. Dann haben alle Leute für einen einzigen Song Spaß gehabt. Und ich sag dir was, das ist einer der Songs, die ich wirklich auch, das ist der schweißtreibendste Song, aber den halte ich immer bis zum Schluss durch. Und ich mache auch immer die schnellere Variante. Und das ist mein Party-Empfehlungssong. Okay. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe kein konkretes Erlebnis. Eigentlich fast gar nicht. Aber naja, gut. Okay, ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ja. Ich finde, man muss auch mal, also wenn ich auf die Insel gehe und ich hätte Macarena dabei, würde mir auch reichen. Dann würde ich den ganzen Tag gute Laune haben und wahrscheinlich irgendwann tot sterben, indem meine Hände so ausgebreitet vor mir liegen. Ja. Weil ich diesen Song immer noch nachtanze. Ja, das ist es auch schon. Macarena. Gut, gut. Ja, mein nächster Song. Mhm. Wollen wir noch weitermachen? Ja, ja, warum nicht? Die Ärzte. Ja. Wir hatten es ja schon mal davon, einer unserer Podcasts ist eine meiner Lieblingsbands, schlechthin. Ja. Und natürlich maßgeblich daran beteiligt ist ein Song, nämlich Schrei nach Liebe. Und das habe ich dir schon mal erklärt, dass der einer meiner Lieblingssongs ist und der kann auch gerne von anderen Bands interpretiert werden. Und achso, wir wollten uns den erstmal anhören wahrscheinlich jetzt, ne? Genau, dann hören wir uns das Ganze doch jetzt mal an. Schrei nach Liebe von den Ärzten hat auch jetzt wieder an Aktualität dazu gewonnen. Diese Aufnahme von Basti und Steffen passierte am 9.8.2018 und in der Zwischenzeit ist viel passiert. In Chemnitz haben Rechtsradikale angefangen mit Ausschreitungen und Demos gegen ausländische Menschen ausländischer Herkunft aufgrund einer Tat von zwei Männern, die jemanden erstochen haben in Chemnitz und dabei seien bei den Demonstrationen der Hitlergruß gezeigt worden. Es wurden Jagd auf Flüchtlinge gemacht. Ja, somit hat auch das Ärztelied Schrei nach Liebe wieder einen aktuellen Bezug bekommen Und Steffen und Basti werden jetzt in etwas längerer Form genau diesen Missstand diskutieren, wobei diese Aufnahmen hier auch vor den Sachen vor Chemnitz passiert sind, dementsprechend auch keinen Bezug darauf nehmen, aber schon die letzten Jahre seit 2015 die Situation ja immer angespannter wird im Osten Deutschlands. Ja, da wurden uns doch jetzt mal politisch gerade die Ohren voll geblasen. Wir haben gerade Schrei nach Liebe gehört von den Ärzten, dein Einsteigersong von den Ärzten, und zu Ärzten könnte ich auch ganz viel sagen, aber mich würde jetzt sofort interessieren, dass Ärzte sind deine Lieblingsband, warum dieses Lied, was hat es mit den Ärzten auf sich, warum gerade diese Band? Ja, also als das Lied damals rauskam, da waren die Ärzte ja neu für mich, die gab es ja vorher nicht, also das heißt, das habe ich erst später erfahren, dass es die vorher schon mal gab und dass das praktisch der Song war, mit dem sie sich halt wieder vereinigt haben und praktisch dann mit dem dritten Mann, mit Rott, praktisch zusammen die Ärzte neu formiert haben. Und dann kommt da so ein Song um die Ecke, der gleich so brachial daherkommt. Ja? Mhm. Der hat bei mir damals ganz viel ausgelöst, der Song. Weil, wie du weißt, komme ich ja aus dem Osten. Und da hat sich damals zu dieser Zeit natürlich sehr viel abgespielt, was ich so nicht verstanden habe. Also das sind dann plötzlich Schulkameraden in eine Richtung marschiert, kann man schon sagen, die angsteinflößend war, also so menschenverachtend und man konnte erst gar nicht richtig greifen, was bedeutet das, was steckt da dahinter, ja, und das hat man für sich und auch das so nach und nach erschlossen, was das eigentlich bedeutet, was da jetzt dahinter steckt. Und wenn man sich dann mit dem einen oder anderen auch mal unterhalten hat, also nichts Tiefgründiges natürlich, das war alles sehr oberflächlich, weil mehr haben die Leute auch irgendwie gar nicht zugelassen. Das ist angsteinflößend, was einen da so treibt, ja. In dieser Phase, als es damals so war, war natürlich auch ganz viel, hat er erstmal mit reingespielt, dass es da, naja, so eine Gewaltsehnsucht gab bei einigen jungen Leuten offensichtlich, und da hat man sich dann ganz schnell eben solchen Gruppen angeschlossen, die menschenverachtend, ausländerfeindlich und so weiter durch die Gegend marodiert sind. Und das ist bei so ländlichen Gegenden wie der Gegend, wo ich halt herkomme, ganz schnell passiert. Und da bin ich heute noch ein bisschen stolz. Also eigentlich ist das nichts, worauf man stolz sein muss, weil es ist ein ganz normaler Menschenverstand, den ich da offensichtlich an der richtigen Stelle gehabt habe, dass ich nie mit diesen Strömen geschwommen bin. Also ich war immer schon dagegen, gegen sowas. Und nur weil das jetzt alle machen, muss ich das nicht mitmachen. Also hat sich mir immer, das war nie mein Ding, ja, irgendwie jetzt so einen Strom mitzuverfolgen. Und zum Glück kann ich nur sagen, weil ich weiß nicht, wie viele jetzt noch so denken, ja, das ist, man spricht ja nicht ständig mit den Leuten. Man hat sich ja dann auch irgendwann losgelöst davon, also spätestens dann, als ich hierher gezogen bin, war das Thema eh gegessen, aber das ist halt, was soll ich sagen? Also mit dem Lied letztlich kam dann dieser offene Protest dagegen. Also man hat so diese Entwicklung mitgekriegt. Man hat mitgekriegt, dass an anderer Stelle, aber von uns aus gesehen gar nicht so weit weg, nämlich in Rostock damals, sehr viel eskaliert ist in der Hinsicht. Und das hat das Ganze noch mehr einen nachdenklich gemacht oder auch ein Stück weit ängstlich, weil du konntest ja dann gewisse Parallelen ziehen. Aha, okay, die sind da wegen Ausländerfeindlichkeit, haben die Gebäude angezündet und Menschen verfolgt und so weiter und so fort. Und dasselbe könnte jetzt hier genauso passieren. Also, damals in der Gegend, wo ich herkomme, ja. Und weil die plötzlich dann auch alle angefangen haben, Springerstiefel zu tragen, Bomberjacken sich die Köpfe rasiert haben und es war echt, ja, siehst, mir fehlen die Worte, also irgendwie, das hat mich nachträglich, schon schockiert, wie man sich so anschließen kann, so eine Ideologie, ja, es ist schwierig. Und dann kam halt so ein Lied und hat offene Fahne dagegen bezogen, also offene Stellung. Und da waren dann halt auch diese Typen in dem Video, die genauso aussahen und die aber regelrecht runtergeputzt wurden von den Ärzten. Und wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, auch von den Mädels dann irgendwie versucht wurden, wieder in eine richtige Richtung. Ja, in dem Musikvideo, genau. Ja, in dem Musikvideo. Ja. Ja. Und und dieser Song ist halt praktisch das Lied ist praktisch zu dem Lied geworden, was meiner Überzeugung am allerersten entspricht und was ich auch aus voller Überzeugung jedes Mal mitsing. Jetzt bei einem Konzert, wo ich es höre und das ist halt so. Also das Lied spricht mir aus der Seele und da gibt es ein paar andere Lieder noch, die auch so in die Richtung gehen. Und das eins der neueren, dann muss ich das halt nochmal kurz off-topic werden jetzt von diesem Lied, ist halt, wir hatten es ja neulich auch schon mal davon, bei einer unserer letzten Sendungen gab es kurz die Berichterstattung von mir von dem Konzert von Kraftklub. Ja. Und Kraftklub hat dieses Lied auch gespielt. Und auch da bist du natürlich wieder mitgesungen und gefeiert und so weiter und so fort. Aus tiefster Überzeugung. Und die Band Kraftklub hat ein neues Lied, ein neueres Lied damals auch mit dabei gehabt von dem neuen Album und das heißt Fenster. Jetzt okay. Jetzt kommen wir fast wieder zum ersten. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist jetzt nur Zufall. Okay. Am Fenster hat nichts zu tun mit Fenster. Und, okay. Obwohl man das jetzt vom Titel her nicht vermutet, das würde ich dir auch mal empfehlen, dir das mal anzuhören, geht es wieder genau in diese Richtung. Und ist halt aus heutigen Aspekten ein bisschen beschrieben. Also bringt dieses ganze Thema, obwohl es ja zeitlos ist. Also das Thema Ein Schrei nach Liebe ist ja heute wieder aktueller denn je. Und das Lied Fenster von Kraftklub bringt das ganze Thema auch nochmal aus einem bisschen anderen Blick mit. Und Farin Urlaub singt am Ende ein Stück sogar mit. Also... Okay. Das ist, die zwei Songs mir unmittelbar nacheinander anzuhören, macht absolut Sinn, ja. Ja. Du musst nichts dazu sagen, wenn du nicht möchtest, aber ist das der Grund gewesen, warum du aus dem Osten weg bist, auch wegen dieser Einstellung der Leute, die dir dann auf einmal aufgekommen ist, oder? Nicht der vorrangige Grund, also der vorrangige Grund war halt, dass ich hier meine Freundin kennengelernt habe. Okay. Aber es war... eine sehr gute Fügung, sag ich mal, dass das dann auch noch funktioniert hat. Also ich wäre wahrscheinlich eh irgendwann aus dieser Gegend weggegangen, das stimmt. Mhm. Und und so hat sich das dann sehr gut zusammengefügt, ja. Hast du für dich irgendwie eine Erklärung gefunden, warum sich Menschen in so eine Richtung wenden können? Weil das ist ja aktueller, denn hast du nicht. Verstehe ich nicht. Also okay. Das ist absolut, das ist ein Punkt, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, bis heute nicht, wie man sich in so eine Denkrichtung geben kann. Also man kann ja da noch nicht mal von Denkrichtung sprechen, wirklich. Weil, wie gesagt, da habe ich es immer mit einem gesunden Menschenverstand. Und das kriege ich nicht zusammen, wie man so menschenverachtend sein kann und sich in so eine Richtung bewegt. Das funktioniert in meinem Kopf nicht. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Nach wie vor nicht. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du selber gesagt hast, das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein könnte, weil man jetzt sich nicht dem angeschlossen. Ich finde, trotzdem Respekt, finde ich, von mir an dich, dass du nicht in die Richtung gegangen bist, weil Gruppendruck ist immer sehr stark. Das kenne ich selber auch aus der Vergangenheit, wenn irgendwas ist. Stolz muss man nicht sein, aber meinen Respekt hast du auf jeden Fall dafür. Und krass, wie unterschiedlich dann so Musik von jedem wahrgenommen wird. Das Lied ist natürlich, gibt meine Ideologie auch wieder weiter, aber ich habe diese Kämpfe nie großartig haben müssen. Hier im Westen ist das nicht so stark ausgeprägt, dass ich jemals in die Richtung irgendwas gemacht haben müsste, aber ich kann das Lied nur mit unterstreichen, alles, was darin ausgesagt wird, weil das auch meiner politischen Grundeinstellung jedenfalls in diese Richtung total wiedergibt, weil auch ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich bin ein sehr offener, liberaler, auf jedem Mensch zugehen. Da kann auch noch sowas passieren. Auch in meiner Vergangenheit sind Sachen passiert. Da würden dann Leute eher sagen, okay, warum hast du dich nicht, warum bist du nicht in die Richtung tendiert? Weil es Blödsinn ist. Also wir sind alle Menschen und das ist mir scheißegal, genau, wie die Leute aussehen, was sie, an was sie glauben, mit wem sie im Bett liegen, ist mir wirklich richtig scheißegal. Und sowas regt mich heutzutage auch immer noch total auf, wenn ich so Ungerechtigkeit kriege. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man andere Menschen als so dermaßen abwerten kann, dass man Sachen Angst davor hat, regelrecht. Das muss ja Angst sein. Weißt du? Das und also ich du merkst es, mir fehlen da immer die Worte. Ich das rührt daher, dass ich das einfach prinzipiell nicht verstehe. Also es ist ich krieg das im Kopf nicht zusammen, wie sowas passiert oder wie das wie man auf solche Gedanken überhaupt kommt. Ja, also. Ja, ich finde es dann halt auch krass, sowas im Umfeld dann zu erleben. Das kann ich mir halt, das wäre so, als würden alle in meinem Umfeld auf einmal anfangen, an Scientology zu glauben. Und ich denke so, haben die alle hier ein Rad ab oder was? Ja. Das muss schon hart sein, glaube ich. Also, krass. Ja. Um mal von diesem politischen Thema so ein bisschen wegzukommen, kann ich nur, weil ich auch die Ärzte auch sehr gerne, ich habe natürlich einen anderen Angang an die Ärzte gehabt. Ja. Es war auch nicht unbedingt Schrei nach Liebe, was ich kennengelernt habe. Das fiel so ein bisschen in meine rebellische, Anführungszeichen, war nie großartiger Rebell, aber in die Zeit, wo ich auch, wie ich dir gesagt habe, aus der Gothic-Phase raus, die ich mit einem Kumpel hatte, wo ich das immer gehört habe, das auch in die Richtung gut passte, weil es Gitarren waren und dann auch noch so böse Sachen gekommen sind mit einer Spielfigur, die ich gut kennengelernt habe, Lara Croft, Tomb Raider, Männer sind Schweine. Ah ja. Da habe ich das natürlich klassischerweise über den Mainstream, weil ich da auch viel Mainstream gehört habe, so ein bisschen mitgelernt und ich habe auch gerade nochmal geguckt, welche zwei Alben, weil ich meine, ich habe zwei Alben gehabt, die ich Das eine muss 18 gewesen sein dann, ne? Genau, 18. Genau, 18, das hatte ich gerade nicht gefunden, aber ist natürlich klar, 18 auch. Und das andere, wo steht denn 18 in der Diskografie? Aber die zwei, die ich auf jeden Fall kennengelernt habe, sind, die ich auch viel gehört habe, sind einmal auch, wo dann so Sachen drin sind, die ich immer geil fand, wie ist das noch Punkrock? Auch, die haben ja immer so eine Mischung aus tiefgehende, sondern total spaßigen Sachen. Auch Captain Metal, obwohl ich nicht nie was mit Metal zu tun habe, das fand ich mega lustig. Ja. Und die andere ist Geräusch. Ja. Geräusch habe ich mir sehr viel angehört. Ja. Da war auch dann natürlich sowas wie Deine Schuld. Mhm. Und ich glaube, Sie haben zwei Singles mal gehabt, die so richtig politisch waren. Das war eben Schrei nach Liebe und Deine Schuld. Deine Schuld, genau. Und Deine Schuld hat mich halt dann sehr berührt gehabt. Mhm. Ich glaube, wenn ich mir so einen rauspicken würde, bin ich doch immer sehr bei den Sachen aus dem Häuschen, die Farin so geschrieben hat oder sowas. Bestimmt, weil der ja auch sehr viele Überzeugungen hat. Bela macht auch gern auch lustige Sachen. Ich fand auch, ich weiß jetzt nicht, ob das auf diesem Album auch mit da sowas wie Rock'n'Roll-Übermensch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das nicht von Bela ist. Das fand ich auch zum Beispiel auch das Video. Sein, ja. Aber der macht mega ja auch gerne mal so Horrorgeschichten, sage ich jetzt mal. Genau. Also so ein bisschen Horror an Leinhardt, der Graf oder Der Graf, auch sehr gut, ja. Ja, oder das Ding mit den Zombies, wo mir jetzt gerade der Titel nicht einfällt. Ja, genau. Ja, also für mich waren die immer so eine Mischung aus, die haben tiefgründige Sachen, vor allem Schrei nach Liebe natürlich eines der tiefgründigen mit Deiner Schuld auch zusammen, aber die haben halt auch so lustige Sachen, die auch spaßig sind und ich habe ja gleichzeitig auch auch immer Sachen gesucht, die dann Spaß mir bringen und da gingen die für mich so in die Richtung auch und das jetzt nicht falsch verstehen. Fanta 4 habe ich zum Beispiel fast immer nur aus spaßigen Gründen gehört, aber auch die Fantastischen Vieren, wenn die auch jetzt in meiner Songreihe nicht drin vorkommen, haben mich viel mit beeinflusst. Ja. Die haben auch so tolle Sachen gemacht. Das Musikvideo fällt mir gerade nur ein, wo sie eine Beerdigung nachspielen, wo einer beerdigt wird. Hm. Und da gibt es sehr tief. Und Thomas D. Sachen sind natürlich auch immer. Michi Beck in Hell. Ja, also Michi Beck in Hell. Es gab ja, also Auch bin ich auch bei dir. Also Fantastischen Vier bekleiden mich auch so ungefähr so lang wie die Ärzte. Nie so exzessiv. Aber da war ich jetzt zum Beispiel noch nie auf einem Konzert, würde ich aber gerne mal gehen. Und aber hast du natürlich auch so Dinger wie Tag am Meer oder sowas, die dich dann irgendwie dann immer wieder kleiden oder die du da auch immer mal wieder hörst, ja. Und dann hast du auch da diese ganzen spaßigen Nummern, wo du dann halt denkst, so der Picknicker und sowas, wo du dann... Ja, Smudo, das Lied, ist auch mega bescheuert. Also Thomas D. Sachen sind dann halt wieder total nachdenklich, ne? Rückenwind oder sowas, auch richtig krass. Ja. Und Die Bands haben ja, also Fanta 4 und Fantastischen 4 halt, glaube ich, in einer ähnlichen, also getrennt voneinander, aber sie gehen für mich in eine ähnliche Richtung, in zwei verschiedene Musikrichtungen. Fanta 4 und Ärzte, Entschuldigung. Die würde ich so, die haben mich auch, die höre ich auch jetzt auch noch gern zwischendurch. Also, ne, alles beide und krass. Aber es ist natürlich super interessant von dir zu erfahren, dass das natürlich auch dann Schrei nach Liebe natürlich auch mit ganz anderen Kontext gesehen werden kann. Und ich kann das natürlich auch dann nachvollziehen, dass wenn das so in der, dass sich das dann auch so beeinflusst hat. Und ich habe bis heute nicht verstanden, worum es ist ja das Gefühl, kriegt man ja so, dass im Osten im Landes dieser Radikalisierungsdrang irgendwie sehr hoch ist, obwohl ich verstehe es auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ja gut, im Osten ist halt immer noch. Also weiß nicht, wie es jetzt momentan aussieht, aber ja. es gab zumindest die Zeit, also da wurde es sehr offen auch nach außen dargestellt, eben halt praktisch durch diese Uniformierung, sage ich jetzt mal, die da stattgefunden hat, also mit Bomberjacke und mit Springerstiefeln und Glatzen und aber auch hier in der Gegend, wo ich jetzt lebe, also jetzt hier Offenbach und Frankfurt jetzt weniger, aber ich arbeite jetzt zum Beispiel ein paar Kilometer weiter draußen und das ist da auch schon wieder eine ländliche Gegend und das Gedankengut ist da zum Teil so verankert, also das ist auch wieder erschreckend. Also da wird es nicht so nach außen gekehrt, ne? Ach nö, Nazis sind wir natürlich nicht, aber ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, ne? Naja, der typische Spruch, ja. Und da wird es dann auch schon kotzübel, wenn du da zum Teil einige Kommentare hörst, wo du denkst, ui, ja, aber... Ja, ich muss dazu auch sagen, heutzutage geht das Thema mich auch noch viel näher an, weil auch bei mir im nahen Umfeld ich manchmal so, wenn Sprache, die da benutzt wird oder Wendungen, wo ich dann denke, mein Freund, du solltest dir ganz genau überlegen, mit wem du redest. Du weißt ja, oder besser gesagt, ich glaube, die Hörer wissen das durch viele Folgen ja auch, wofür ich arbeite. Ich arbeite halt für eine Hilfsorganisation, die auch für Leute, die Naturkatastrophen, aber auch Flüchtlingen hilft. Und wenn auf dem Mittelmeer Leute sterben, dann versucht mal dem DLRG hier in Deutschland zu erklären, dass die Leute, die ertrinken, nicht retten sollen. Da werden die den Vogel zeigen. Ja. Und denen ist dann auch scheißegal, wer ertrinkt. Und so sollte man das auch handhaben. Ja. Ich möchte aber hier kein politisches Statement abgeben, sondern einfach nur, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass, und das ist jetzt auch nur Annahme, dass auch wiederum in ländlichen Gegenden ist von konservativ nach rechts manchmal kein so ganz großer Schrittbedarf leider bei manchen Leuten und das tut mir im Innersten weh. Das ist schwimmend, ja. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt so immer, es muss alles toleriert werden oder sonst irgendetwas. Aber meine Grundhaltung ist klar, dass ich eher offen bin für alles, wenn alles machbar ist. Und die andere Variante zu sagen, nur weil derjenige anders aussieht und nicht aus diesem Land kommt oder irgendwas anderes, da tue ich mich ganz schwer. Da tue ich mich echt ganz schwer. Und ich habe diese Haltung auch nie abgelegt. Manche Leute machen ja eine kleine negative Erfahrung. Und daraus stützen die dann sozusagen die restliche Einstellung. Ja. Ich habe in meiner Jugendzeit, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe in meiner Jugendzeit aus einem Missverständnis heraus von einem, ich glaube, einem türkischen Mann eins in die Fresse bekommen. Ich habe nichts provoziert, ich bin der pazifistischste Mensch, den es gibt. Ich hätte jetzt aus diesem traumatischen Erlebnis hätte ich mir sagen können, die müssen jetzt alle raus, aber ich denke mir so, ist ein Missverständnis. Passiert, das Leben geht weiter, warum soll ich jetzt anfangen, dann auf einmal, das ist die Angst, von der du sprichst, ne? Und manche Leute kriegen auch nicht mal eins in die Fresse, sondern die kriegen nie im Leben ja in Kontakt mit dann, haben aber einfach die unbegründete Angst und dass etwas passieren könnte, verleitet die zu solchen dummen Dingen und das verstehe ich nicht. Da bin ich auf deiner Seite, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, krasses Lied, Steffen. Boah, tja. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran und jetzt kommt etwas, Steffen, Du wirst nichts verstehen, was du jetzt. Du wirst wahrscheinlich den Titel, den du jetzt schon gesehen hast. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wieder ist, ja. Ja, wir werden uns auch nicht das ganze Lied anhören, ich verspreche es dir, weil wenn du es. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind immer sehr schwer zugänglich für diese Art von Musik. Ja. Weil es was ganz Spezielles ist und mich mit einer ganz speziellen Person verbindet. Wir hören jetzt alle zusammen, ich versuche es richtig auszusprechen, das indische Lied Chaya Chaya oder Chaya Chaya aus dem Film Dilse. Und danach werde ich mir erklären, worum es hierbei geht. Also viel Spaß. Mhm. Bei Chaya Chaya handelt es sich um einen indischen Song aus dem 1998 erschienenen Hindi-Film Dilse. Und wer sich weiterhin für die indische Musik interessiert, der kommt an dem Komponisten A.R. Rahman nicht vorbei. Rahman schreibt man in dem Fall R-A-H-M-A-N. Wer also weites Interesse hat, der sollte sich auf jeden Fall mal das Schaffenswerk dieses Komponisten anhören. Der hat viele Songs zu vielen Bollywood-Filmen, das indische Hollywood, beigetragen. Ja. Was war das? Gut. Das ist das kannst du ja noch gar nicht. Das kannst du, das ist auch gar nicht überraschend für mich, muss ich echt gerade zugeben. Ich habe auch nichts verstanden, es tut mir leid. Ich kann leider kein Indisch. Ich also es auch, klang sehr indisch für mich. Genau, es ist indisch, es ist richtig. Es müsste Hindi sein, wahrscheinlich mein indischer Freund würde mich jetzt wahrscheinlich eine drüber ziehen. Und okay, dazu muss ich ein bisschen was erklären. Jetzt geht es nämlich um Kreativität ein bisschen bei mir. Warum das Lied? Ich meine, ich habe vorhin bei den anderen Liedern ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich vor allen Dingen in meiner Findungsphase oder ne, so in meinen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, so ein bisschen mich auch immer so ein bisschen dem angenähert habe, was gute Freunde von mir drumherum gemacht haben. Ich habe, glaube ich, von einem einen Kollegen jetzt erzählt, weswegen er so ein bisschen in The End drin war, dass der so ein bisschen Gothic-mäßig war, aber ich habe damals Tennis gespielt, habe ich jemanden kennengelernt, der wirklich einer meiner besten Freunde bis jetzt ist und immer noch geblieben ist. Der macht mittlerweile, weil er so ein großer Filmnerd ist, eine eigene Imagefilmfirma, ganz cool. Der wollte also seine Leidenschaft zum Beruf machen, total respektabel, dass er sowas macht. Und den habe ich damals beim Tennis kennengelernt und wir hatten immer freitags unsere Treffen, dass wir Tennis spielen waren. Okay. Das hat sich irgendwann darin verwandelt, weil dann der Tennisclub nicht mehr da war oder wir auch andere Sachen gemacht haben, dass wir uns vor einen Videorekorder gesetzt haben, also wirklich noch mit VHS, und die Möglichkeit hatten, über einen Kassettenrekorder, meine ich, war das, ich weiß das Test nicht mehr so ganz genau, haben wir manchmal nichts anderes gemacht, also am Anfang haben wir Hörspiele selber gemacht, und zwar auf Grundlage einer schrecklich netten Familie. Okay. Die Hörspielserie hieß Die Hermanns, hatte 100 Kassettenfolgen und bestand meistens daraus, dass wir uns gegenseitig irgendwie dumm angebrüllt haben. Ich bin froh, dass das alles vorbei, nicht mehr zu finden ist auf Kassetten. Ach, schade. Ja, mit Storylines, die so ein bisschen aus einer schrecklich netten Familie geklaut sind und sowas. Ich habe natürlich meistens die weiblichen Parts gesprochen, weil er eine männliche Stimme hat. Das ist deswegen ist das auch immer so feststehen geblieben. Mhm. Und nach diesen Hörspielen haben wir gemerkt, wir wollen noch mehr machen und haben dann irgendwie angefangen, Filme zu synchronisieren, nachzusynchronisieren. Da er er ist hier in Deutschland geboren, aber hat indische Eltern, also auch immer nach Indien zwischendurch fährt, ist der indische Einfluss halt eben groß. Und was wir synchronisiert haben, sind vor allem am Anfang vielleicht noch ein paar amerikanische Filme, und zwar nur so blöd synchronisiert, nur Blödsinn, haben wir irgendwann auch angefangen, indische Sachen zu synchronisieren, wovon ich natürlich auch von der Handlung keine Ahnung habe. Dann gab es so ja überragende synchronisierte Filmtitel von uns, die hießen Grün und Blau finden ihren Weg, weil einer haben wir grün getauft und einer blau, also völliger Nonsens, aber wir haben uns manchmal während der Aufnahme so kaputt gelacht, dass es halt nichts anderes ist, als so, dass du eine Minute lang mich in einen Lachanfall hörst, während der Film weitergeht und dass das halt drüber synchronisiert ist. Wir haben auch Filme zusammen gedreht, Kurzfilme. Das Erfolgreichste, was wir, glaube ich, jemals dann nachher, was daraus entstanden ist, dass wir für meine Heimatstadt Wipperfürth, wo ich herkomme ursprünglich, das Stadtporträt machen durfte, in dem ich den Postboten spielen durfte, der von Familie zu Familie fahren durfte und denen einen Brief gebracht hat mit einem leeren Postkarton. Total dämlich. Also wo kommen die ganzen Briefe aus dem Himmel her? Also das war dann sozusagen das, was wir als erfolgreiche Krönung in einem Verein gemacht haben. Mhm. Wir haben aber auch Filme gedreht, und zwar als wir Sin City gesehen haben, haben wir angefangen, im Sin City-Style Sachen zu drehen. Also alles so kreativ, wirklich kreative Köpfe hochziehen. Da habe ich auch angefangen zu lernen, wie es ist, mit anderen Leuten kreative Sachen zu machen. So wie wir beide jetzt Podcasts machen, ist ja auch eine Art von Kreativität. Vielleicht ein bisschen anders, aber auch so in die Richtung. Und lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte eine Bollywood-Phase. Und in dieser Bollywood-Phase, da ich ja jeden Freitag ihn gesehen habe, hat er mich mitgenommen. Das heißt, ich kenne nicht nur viele Bollywood-Filme, ich kenne auch viele indische Filme, die nicht aus dem Bollywood, also es gibt auch andere Filme, die nicht Bollywood sind, sprich, also Bollywood-Filme, ne, typisch, was man sich so denkt, Frau liebt Mann, Mann liebt Frau, es gibt Hindernisse, meistens familiär, man trifft sich in der Schweiz, man trifft sich in Deutschland, man trifft sich irgendwo anders in der Welt, um schöne farbenfrohe, meistens in der Schweiz, weil da gibt's schöne farbenfrohe Einstellungen, kannst du mal indische Filme gucken, es wird irgendwann immer in die Schweiz gegangen, okay. und es wird vor allem gesungen. Mhm. Ich glaube, der Film, der für Leute mal zwischendurch indische Filme populär gemacht hat, ist natürlich Slumdog Millionaire, wo auch Schauspieler mit drin sind, die ich kenne, weil ich vorher schon original indische Filme geguckt habe, wie der ältere Mann, der in Slumdog Millionaire dabei ist, ich glaube, der Vater von einem Slumdog Millionaire oder der Star, auf den der Slumdog Millionaire scharf ist, Amitabh Bachchan, der ist zum Beispiel dem hinterher. Und den ersten Film, den ich von ihm bekommen habe, der 3 bis 4 Stunden dauert, was ein kurzer indischer Film ist, okay. Heißt Dilse. Es geht im Endeffekt um eine Liebe von Mann zu Frau, aber wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist einer von den beiden, entweder Mann oder die Frau, irgendwie Terroristin. Und daraus ergaben sich noch ganz viele verquickende Handlungsdinge. Dieses Lied allerdings begleitet die Szene. Man weiß nicht warum, sie treffen sich und auf einmal fängt das Lied an und sie tanzen auf einem Zug. Und es tanzen sehr viele Menschen auf einem Zug und es gibt eine ganze Zugfahrt, in der sie alle 6 bis 7 Minuten lang singen. Und dann war es um mich geschehen. Dann habe ich mit ihm sehr, sehr, sehr viele indische Filme gucken dürfen. Und natürlich gibt es keine Synchronisierung davon. Das heißt, ich war der Depp, der unten drunter immer schön lesen durfte auf Englisch und mein Englisch war auch nicht so prall. Das heißt, ich habe die Hälfte der Zeit eigentlich nichts verstanden, aber die indischen Filme, die aus Bollywood so ein bisschen kommen, da ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Handlung so ein bisschen Vorreiter gewesen. Und das ist das Lied, was ich am ehesten mit dieser Freundschaft, mit diesem tollen Kollegen verbinde. Ich finde es schade, wenn man älter wird, wie man merkt, dass man bestimmte Leute immer weniger sieht. Das ist vielleicht so ein, er ist selbstständig, er hat immer viel zu tun, ich sehe ihn ganz selten. Aber wenn ich könnte und aus meiner Zeit, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendhaftigkeit könnte ich nochmal wieder eine Zeit rausnehmen, war es die, wo wir zusammen vor einem Kassettenrekorder gehangen haben, um auf VHS einen Film zu synchronisieren, der schon schlecht ist, mit unserer schlechten Synchronisation. Ich glaube, er hat diese Filme auch noch. Ich müsste sie mir nochmal anschauen. Wir fanden uns damals mega witzig. Wenn ich sie mir heute angucke, denke ich mir einfach nur, Gott, furchtbar. Und jetzt noch ein Funfact zu diesem Lied. Weil dieses Lied wird einem bei einem Film begegnen, der bekannter ist, der auch gut ist. Falls du ihn gesehen haben solltest, wirst du ihn jetzt, wenn du ihn nicht gesehen haben solltest, mal mit anderen Augen sehen, wenn du das erste Mal gucken solltest. Kennst du den Film Inside Man? Nee, glaub nicht. Gut, es geht um einen Bankraub, ein Heist, der geplant ist und in diesem Banküberfall ist schon Beispiel eines der Coup, dass sich die Geiselnehmer wie die Geisel verkleiden und dann rausgeholt werden und dann keiner weiß, wer ist Geisel und wer ist Geiselnehmer. Mhm. Guck dir ruhig Inside Man an. Okay. Das Lustige ist, der Film fängt mit diesem Lied an. Okay. Dieses Lied, das so Sätze drin hat wie meine Geliebte gleicht einem edlen Duft, lasst uns in den Schatten der Liebe ziehen. Ich lese das jetzt gerade so ein bisschen vor, weil ich sonst keine Ahnung hätte. Sie ist mein Abend, meine Nacht, meine Universum. Dieses Lied fängt bei Inside Man, einem Thriller, anzuspielen. Niemand würde dieses Lied irgendwie auffallen, wenn du den Film Dilse gesehen hast mit einer Liebesgeschichte, denkst du dir, das ist jetzt der unpassendste Song zu einem Thriller, weil du im Hinterkopf hast, wie Leute in bunten Gewändern auf Zügen tanzen, während das hier eigentlich Thriller-Atmosphäre rausgeben sollte. Und bei Inside Man wird halt so ein Riesenrad gezeigt und es beginnt eigentlich schon so ein bisschen spannende Musik. Und ich habe den Film gesehen, habe gedacht so, what the fuck, wann kommt denn jetzt der Zug? Wann kommen die Leute in bunten Gewändern? Total bescheuert. Also das hat sich der Regisseur einfach nur gedacht, es klingt gut, ich nehm's einfach mal. Und deswegen ist mir das dann Jahre später nochmal aufgefallen. Und steht wirklich für eine Zeit von, Ja, wenn ich könnte, würde ich mit diesem Typen auch gerne weiterhin so synchronisieren oder so Filme machen, aber wie das Leben halt immer so spielt, dazu braucht man viel Geld und viel Elan. Ich bin halt einer, der jetzt angestellt irgendwo arbeitet und er ist halt selbstständig und selbstständig heißt selbstständig, deswegen hat er auch nie Zeit und so ist das halt. Aber es war eine richtig coole Zeit und da werde ich manchmal sogar nostalgisch, weil ich bin ein Mensch, der immer sich gerne kreativ an Sachen erinnert. Ne? Wenn irgendwann dieser Podcast nicht mehr existiert, was ja nicht passieren wird, mhm. weil wir ja ewig leben werden, dann wird es vielleicht auch eine Zeit geben, wo ich sagen werde, krass, Etage 13, das war schon echt mega kreativ, weil ich habe früher auch Webradio gemacht und auch dieser Zeit denke ich immer so, da habe ich auch krasse Sachen gemacht, das war auch eine coole Zeit. Mhm. Ich bin nicht so der Typ, der sowas sagt wie, geil, ich habe so eine richtig mega Party gehabt, richtig, bin abgestürzt, wie Sau, ich habe gesoffen, wie Sau, ich bin eher so der Typ so, geil, ich habe mit einem Kumpel von einem Kassettenrekorder gegangen, mit einem Videorekorder und habe dumme indische Filme synchronisiert. Ja, cool. That's my life. Ja. Finde ich auch cool. Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, es ist nicht so deine Musikrichtung, das sagt meistens irgendwie keiner, es ist ganz speziell. Genau, also es ist halt, ich verstehe auch gar nichts. Also wenn mein Kumpel mir nicht sagt, was da drin vorkommt, dann ist das für mich einfach nur gute Laune Musik. Bollywood-Partys, wenn man mal hingehen will, man kann richtig gut tanzen. Okay. Und man ist sehr, sehr außergewöhnlich, weil man ist meistens der einzige Weiße im Raum. Habe ich schon gehabt. Okay, cool. Ja. Ja, um mal eine ganz andere Ecke jetzt vom sehr politischen Ärzte nach Indien. Bist du jetzt dran, Steffen? Ah ja, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt muss ich erst mal kurz gucken, was hatte ich mit der Nackle. Ah ja, natürlich. Das ist der Song, den ich heute kurzfristig nochmal ausgetauscht habe. Mhm. Erlebt in dir aus dem König der Löwen. Gegen was hast du das nochmal ausgetauscht, bevor wir uns jetzt anhören? Was war davor nochmal drauf? Willst du es nochmal sagen? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Gut, dann erlebt in dir, König der Löwen. Erlebt in dir ist ein Song aus dem Film König der Löwen, dem 32. Abendfilm-Zeichentrickfilm von Disney. Dieser Film hat sehr viele gute Lieder vorausgebracht, darunter auch mit Mitwirkung von Elton John. Hierzu zählen wieder Lieder wie Der ewige Kreis oder Hakuna Matata oder Ich will jetzt gleich König sein. Die deutschen Songs müssen sich hinter den englischen nicht verstecken. Und Erlebt in dir ist ein perfekter Abschluss des ganzen Films, bei dem es viel um den Kreislauf des Lebens geht, bei dem das Schicksal eines Löwenjungen, der seinen Vater verloren hat und er selber muss wiederum den Königsplatz seines Vaters einnehmen, erzählt wird. Puh, ja, hier bei uns beiden ist es jetzt gerade ziemlich ruhig geworden und ich müsste eigentlich an eine Vereinbarung aus unserer Weihnachtsepisoden zurückführen. Wir wollten doch nicht mehr darüber sprechen, weil wir auch beim letzten Mal schon falls du dich noch erinnerst, Steffen, ich glaube, es war vor 2 Jahren in dem Hotelzimmer, in dem haben wir damals unsere Lieblings-Disney-Filme, glaube ich, besprochen. Ja. Und haben auch damals schon angefangen, an diese eine Szene zu erinnern, die natürlich auf dem Lied, was wir jetzt gehört haben, Erlebt in dir aus König der Löwen fußt. Ich muss mich, glaube ich, gerade noch ein bisschen sammeln, um zu wissen, was ich erzählen möchte. Fang doch mal an, warum hast du dir diesen Song ausgesucht? Ja, es hat natürlich sehr viele Gründe bei dem Lied. Also es ist zum einen ein Lied aus meinem absoluten Lieblingsfilm von Disney und das hatten wir ja schon. Und es ist zeitgleich eins der kraftvollsten Lieder aus dem ganzen Film. Und es hat für mich so eine sehr früh eine ganz emotionale Bedeutung gehabt, weil ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich glaube es schon. Mein leiblicher Vater ist ja gestorben, als ich Kind war. Und also verunglückt. Und gut, es war jetzt so, dass meine Eltern schon zu dieser Zeit getrennt lebten, also geschieden waren. Und ich hatte auch schon... Ich hatte schon bei meinem Stiefvater mitgewohnt und so weiter und so fort. Und ich hatte auch sehr wenig Erinnerungen an meinen leiblichen Vater, weil die Trennung quasi passiert ist. Da war ich so 3-4 Jahre. Da fängst du gerade erst an, dich zu erinnern an gewisse Dinge. Und natürlich habe ich trotzdem einige Fragmente im Kopf gehabt, leichte Erinnerungen dann erfährst du irgendwann mit 7 Jahren oder so, dass dein leiblicher Vater gestorben ist Und ich meine, das wusste man ja auch vorher, dass es den gab. Und weil die Erinnerungen waren ja da. Und dann gucke ich irgendwann den Film König der Löwen und dann läuft dieses Lied. Ich glaube aber, ich weiß jetzt gar nicht, im Film ist es gar nicht mit Text, meine ich, oder? Mhm. Es ist, da ist es jetzt nur so eine, da ist es nur die, nur in Anführungszeichen die Szene, ja. Ich meine ja, ja. Wo er in die Wolken guckt. Und dort praktisch mit seinem Vater nochmal spricht. Und irgendwann schenkt mir meine Freundin das Musical. Oder also wir fahren dahin nach Hamburg. Und auf einmal haben die da Text drunter gelegt. Und das spricht mir so aus der Seele. Und ich fange da Rotz und Wasser an zu heulen. Das ist, also, das ist, bricht nur aus mir raus. Ja. Und so geht es mir seitdem immer bei diesem Lied, weil das hat, das, diesen Mehrwert hat dann halt das Musical, weil, ja, das beschreibt ja nochmal so vieles irgendwie. Und irgendwann hat mir meine Freundin auch nochmal ja, Bilder aufgetrieben zu einem Geburtstag von meinem Vater und mir. Und du erkennst so viele Ähnlichkeiten, rein optisch, ja. Und, allein aus dem Grund ist das mein Lied, ohne dass ich es vorher wusste. Also wie gesagt, ich habe das damals in dem Film gesehen und schon da war es so meine Lieblingsmelodie, ja, weil die Melodie allein ist so berührend und jetzt kommt noch dieser Text dazu und ich habe jedes Mal Gänsehaut und so, das ist ein Song, den werde ich auch nie vergessen. Der begleitet mich jetzt, wie gesagt, seit wie vielen Jahren, seitdem ich das Musical das erste Mal gesehen habe. Und ich meine, ich hätte den Song auch irgendwo vorher schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, als sie da so einen Teil davon aufgeführt haben. Und ja, also ist unbeschreiblich, ja, wie der Song passt. Ja. Okay. Ich, wir haben ja schon auch drüber gesprochen, dass ich mit dir ja gesagt habe, dass es auch einer meiner Lieblings, wenn nicht sogar Filme ist, also nicht nur die Filme von ja, ja, klar. Disney, weil es auch einer der ersten Filme ist, die ich bewusst gesehen habe. Ich meine sogar, dass einer meiner Geburtstage, da ist, glaube ich, König der Löwen rausgekommen, damals im Kino. Und dann ist es super, wenn du mit einer Bande von Gleichaltrigen im jungen Alter dann in einen Kinofilm gehst und dann direkt auch schon nah am Wasser gebaut bist bei solchen Sachen. Versuchst du natürlich dann zu verstecken, dass du die ganze heulen müsstest. Aber wenn ich jetzt, ob das, egal ob das das Musical ist, auch da habe ich, wir haben jetzt auch die Musical-Version gehört, auch da habe ich Rotz und Wasser geheult und das Lied ist natürlich, also wenn ich, ich bin überhaupt nicht religiös, aber es gibt so bestimmte Mechanismen, die ich glaube auch, die das Lied so wieder gut wiedergibt, die ich so kenne. So dieses, ob nur es ein R ist, wie jetzt, wenn du für dich selber sagst, so sozusagen dein Vater, oder für mich ist das universell, für mich ist das auch geschlechtsunabhängig. Für mich gilt das auch, sie lebt in dir, denn ich habe nicht wie du, meine Eltern leben noch, beide, aber mich hat es zum Beispiel das Lied, wenn ich jetzt gerade gehört habe, erinnert es mich an eine Zeit, wir haben bei meiner Oma gelebt und meine Oma sozusagen bis zum Tod sozusagen begleitet, wir haben dann so lange dort gewohnt und ja, ich hatte nach ihrem Tod eine schwierige Zeit, das war der erste Mensch, den ich verloren habe. Und das ist nicht immer die Verwandtschaft von meiner Mutter. Meine Mutter ist die jüngste von ihrer Familie. Alle anderen sind älter, sind mittlerweile auch ein paar weitere gestorben. Aber mit ihr, die hat mich ziemlich viel begleitet. Und das ist dann schwierig. Und wenn ich dann so ein Lied wieder höre, dann kommt das alles wieder hoch. Und ja, das ist... Ich kann ja total verstehen, wir haben beide ja schon wieder hier angefangen zu weinen und wenn das ein Lied sowas mit dir schafft, dann muss es ein richtig gutes Lied sein. Und im Film ja selber hat es ja den allergrößten Sinn. Also das ist ja, wenn der kleine Simba hoch, oder der große Simba, weiß gar nicht, großer, kleiner, weiß jetzt gar nicht, in den Himmel guckt und gesagt wird, dass dein Vater in dir lebt, dann ist das ja nichts anderes als das, was wir jetzt auch machen. Wir haben alles von unseren Eltern mitbekommen oder von Personen, die uns nahestehen, ob es nun Erziehungsdinge sind oder sowas. Und bei mir ist es so, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir wichtig sind, die jetzt schon tot sind, die leben halt so eine Art Stimme in meinem Kopf, die mir was mitgegeben haben. Das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber diese Menschen geben dir ja irgendwas mit auf den Weg, was dir wichtig ist. Und das ist für mich das, was dieser Song so ein bisschen ausdrückt. Und das hat ja Mufasa auch in König der Löwen ja auch nicht anders gemacht mit diesen Ratschlägen, die er am Anfang gegeben hat. Und deswegen ist das auch so ein, ja, ich kann dich total verstehen, dass das mega krasser Song für dich ist. Ja. Mhm. Ja. Puh. Ja. Ja, das ist wirklich das Schlimme. Wir haben uns zwischen jetzt gerade gesagt, dass wir für heute mit unseren ersten vier bei mir, glaube ich, und fünf bei dir Songs durch sind. Ich kann euch aber schon mal teasen, dass auch bei mir, wenn wir jetzt mit meinem Song weitergemacht haben, es nicht besser geworden wäre. Okay. Aber nicht im Sinne von emotional, sondern vielleicht eher im Sinne von schwierige Zeit. Okay. Weil ich habe sogar auf meiner Playlist einen Song draufgetan, der ich habe auch Songs draufgetan, die ich eigentlich abgrundtief hasse, aber die leider das wiedergeben, was ich in der Zeit erlebt habe. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Steffen und ich haben gesagt, dass wir jetzt hier einen Schlusspunkt setzen und ich glaube, wir haben aber auch schon mit den ersten Songs, die wir jetzt alle miteinander gegeben haben, auch, glaube ich, so eine kleine Einsicht gegeben, dass Musik vielfältig sein kann. Es kann Party sein, es kann viel Gefühl überbringen, es kann wie jetzt zum Schluss auch mal sehr, sehr ernst werden. Und ja, aber der Song ist ja trotzdem irgendwie positiv, die es erlebt in dir. Er macht nostalgisch und auch traurig, aber er sagt ja auch, dass du da sozusagen weiterträgst. Und das ist ja vielleicht doch wieder versöhnlich zum Schluss, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, klar. Steffen. ja. Schwierig jetzt dann rauszugehen, aber ich muss jetzt schon mal als Zwischenfazit sagen, ja. Ich fand es jetzt schon mal, das ist das, was ich mir erhofft habe. Ich habe dich durch deine Songs ein bisschen besser kennengelernt und habe auch Seiten an dir kennengelernt, die ich gar nicht wusste. Also das mit deinem Vater wusste ich jetzt nicht. Krass, schön, dass du das auch mit mir und mit uns hier allen geteilt hast. Und ich glaube, bei mir kommen später noch ein paar Sachen, da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das so mit rüberbringe. Aber interessant, auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn wir weitermachen, auf jeden Fall. Die restlichen Songs, die noch kommen werden. Gerne. Ich freue mich. Wie siehst du da? Du freust dich auch drauf, super. Ja. Dann. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr interessant, was da immer so hinter den Songs steckt. Auch auf deiner Seite. Bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. ich habe dann heute schon tatsächlich mal ein paar Songs reingepackt, die mir sehr wichtig sind. Und wie gesagt, es hätten noch ein paar mehr sein können. Aber wie gesagt, wir machen ja mit den nächsten noch weiter. Genau. Und dann. Okay. Sehen wir das. Gut, dann bleibt uns jetzt auch nichts anderes mehr übrig, als für diese Folge erstmal sozusagen schön, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich vor allem persönlich auch drüber freuen, weil das jetzt wirklich so ein Experiment ist. Mhm. Wenn die Leute, die sich das bis jetzt hierhin angehört haben und das schön finden und interessant finden, das Format dann nochmal zu sagen, hey, hört euch das an. Das liegt mir wirklich am Herzen, das meine ich jetzt ernsthaft, weil ich finde das super interessant und schreibt uns auf jeden Fall mal, wie ihr das gefunden habt und ich entschuldige mich ein bisschen für mein Gestammel heute. Das ist alles nicht ganz so einfach, wenn man dann doch mal so ein paar emotionale Dinger mit rauskloppt und da... Ich glaube, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Ich glaube, das ist total verständlich. Durcheinander und ihr wisst, also wenn ihr uns schon länger zuhört, mir fällt das mit dem flüssig sprechen und so nicht so einfach. Und deswegen mache ich ja auch sowas, damit so ein bisschen eine Therapie stattfindet eventuell. Und nichtsdestotrotz, heute bitte ich da nochmal ein bisschen mehr Nachsicht zu haben, weil das einfach Themen sind zum Teil, die doch sehr berührt haben, wie ihr ja sicherlich auch gemerkt habt. Und ja. Ich glaube, du musst dich gar nicht entschuldigen. Ich glaube, ja, das kann man total nachvollziehen. Will mich dann nur ein bisschen erklären. Okay. Ja, ja. Ey, du, ich habe wahrscheinlich heute und jetzt zum Schluss auch sehr viel gestammelt, aber manchmal berührt es einen sehr und da sieht man ja, was Musik mit einem anrichten kann. Mich würde auch interessieren, wenn es andere Leute gibt, die das gehört haben, die gerne auch unter den Beitrag einfach mal drunter schreiben, was sind eure Songs, die ihr mitnehmen würdet? Macht eure Liste drunter. Besucht unsere Playlist, die ist jetzt schon vollständig, ihr könnt also den Rest der Songs auch schon hören. Und diese Playlist heißt, gut, wenn ich noch ein König der Löwen drin bin. Ich würd noch gar nicht die nächsten Songs verraten. Ich würde tatsächlich eine zweite Playlist machen. Oder ich kann die auch wieder runternehmen, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber man weiß ja nie, wie lange das dauern wird. Aber ihr findet die auf jeden Fall zum jetzt schon nachhören, die bis jetzt gemacht haben, auf Etage 13 Songs ihres Lebens. Teilt uns, sagt, dass es diesen Podcast gibt. Wir würden uns freuen und ohne jetzt noch lange Werbung zu machen, wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Hört Musik, hört Musik, die euch was bedeutet und Steffen, du hast das letzte Wort. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr kurz Bescheid gebt, was so eure Songs des Lebens sind. Gerne auch Empfehlungen von Songs, die, wo ihr euch sicher seid, dass die vielleicht auch der Basti oder ich noch nicht kennen, weil wir entdecken auch sehr gerne Neues und auch dazu werden wir zu irgendeiner späteren Zeit nochmal kommen, was so die Entdeckungen angeht und ich freue mich, dass wir dieses Thema mal hatten. Ich war jetzt, es hat sich jetzt schon länger in unseren Köpfen hingezogen und ich habe mich dann, aber jetzt, wir haben jetzt gerade Sommer und es ist auch gerade so ein bisschen die Festivalzeit und den einen oder anderen Song verbindet man dann vielleicht doch so auch mit so einer Festivalzeit. Von denen jetzt heute waren jetzt nicht so viele dabei, aber Schrei nach Liebe zum Beispiel ist so ein Song, der auch ganz gut bei Festivals funktioniert und deswegen war ich ganz heiß auf das Thema irgendwie jetzt da doch. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst und Bedenken, weil, wie man auch merkt, da dann immer die passenden Worte zu finden, ist halt dann auch nicht so einfach. Und aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil man dann doch auch mal bei sich selber nachguckt, welche Songs einen jetzt so schon das ganze Leben oder schon sehr lange begleiten. Und dann auffällt, oh doch, das sind schon einige. Ja. Mm. Stimmt. Na gut, dann wünschen wir euch etwas. Liebe Hörer, hört viel Musik und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Jo, tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.